Hallo und herzlich willkommen zum Concast News Podcast Nummer 11 2021. Das Jahr nähert sich mit großen Schritten dem Ende zu, doch wir hatten in den letzten Wochen trotzdem noch einige größere News, die es heute zu besprechen gilt. Ich bin Lasse und heute an meiner Seite ist der Philipp. Hallo Philipp. Schönen guten Tag. Und der Olli. Hallo Olli. Hallo, ich bin auch mal wieder dabei. Im vergangenen Monat ist neben den News auch noch etwas anderes passiert. Wir haben einen neuen Themenpodcast veröffentlicht zu den bisher in Deutschland erschienenen 20 Sonderbänden und wir hatten auch allgemein auf Social Media einen Sonderband-Themenmonat und den hat Philipp maßgeblich geleitet. Naja, okay, ja, wir hatten bei Twitter, Facebook und Instagram eine kleine Aktion den ganzen Monat über. Da habe ich euch die gesamten deutschen Sonderbände, 20 an der Zahl sind es, vorgestellt. Wir haben ein bisschen auf die japanischen Sonderbände geschaut, welche es da noch so gibt, welche nach Deutschland kommen könnten. Und das Ganze haben wir dann am Ende in einem Themenpodcast nochmal verpackt, wo wir in großer Runde, Kevin war auch mit dabei, der ja auch an einigen Sonderbänden maßgeblich mit beteiligt war. Also sehr viele spannende Hintergrundinformationen. Also wenn euch das interessiert, dann hört gerne mal in diesen Sonderband-Podcast rein. Sehr informativ, wie ich finde. Okay, ich war mit dabei. Das trübt das Urteil ein bisschen. Aber ja, falls euch das interessiert, die Sonderbände, dann hört dort gerne mal rein. Der Sonderband-Monat Oktober ist jetzt ja leider schon vorbei. Wir sind ja, wie ihr schon gehört habt, im November angekommen. Ist auch gut so, dass es weitergeht. Ja, und jetzt im vorletzten News-Podcast des Jahres hier. Huiuiui. Huiuiui kann man auch bei einigen News sagen. In unserem ersten Segment heute kommen wir zum Anime in Deutschland. Da fangen wir natürlich an mit der größten und wichtigsten News der letzten Monate. Wir reden hier wieder über die Spielkarten und Conan-Puppen. Nein, Quatsch. Wir reden natürlich darüber, dass neue Folgen für Detektiv Conan fürs Jahr 2022 offiziell angekündigt worden. Ich sag's nochmal, falls neue Folgen kommen. Staffel 6 ist bestätigt quasi. So. In einem Interview für das ProSieben Max mit Anime.de geführt hat, wurde bestätigt, dass es ab dem zweiten Halbjahr 2022 auf ProSieben Max neue deutsche Folgen von Detektiv Conan geben soll. Und falls ihr jetzt aus dem Gebüsch kommt und schreit, ja, wie viele sind es denn? Wann geht es denn genau los? Und so weiter und so fort, dann haben wir noch keine Info darüber. In der Tat, es ist bisher nur diese reine zweites Halbjahr 2022, ProSieben Max. Losgehen wird es wahrscheinlich mit Episode 434 oder sicher, da wo die letzte Staffel aufgehört hat. Und zudem kam dann auch noch die Meldung gleichzeitig, dass die neuen Detektiv Conan Folgen auch auf DVD erscheinen werden. Gleichzeitig wurde dann gegenüber im Anime von ProSieben Max auch gesagt, dass es damit zusammenhängt, dass die DVD-Veröffentlichung damit zusammenhängt, warum das alles mit Conan so lange dauert. Immer, weil da wurde so, also ein bisschen, es wurde so angeteasert mit, das ist der Grund oder so. Und am Ende ist es ja, die Vertonung neuer Detektiv Conan-Folgen ist, Zitat, an eine DVD-Veröffentlichung gekoppelt und bei den Unmengen an Folgen dauert dies länger. Okay, das ist jetzt erstmal so ein bisschen, das macht es für mich nicht unbedingt klarer, aber gut, ne, ist scheinbar irgendwie mit der DVD-Veröffentlichung gekoppelt, wie teilweise von Leuten von dem Anime dann in unserem Discord-Chat auch betont wurde, ist, dass Kaze nicht explizit genannt wurde von ProSieben Max oder in der News oder so, ich glaube jetzt nicht, dass der Con-Anime jetzt Publisher wechselt auf DVD. Das kann ich mir nur sehr, sehr, sehr, sehr, sehr schwer vorstellen. Ja, also Conan ist ja auch das, naja, nicht das Zugpferd von Kaze, aber eines der größten Flaggschiffe von Kaze. Und das aus der Hand zu geben, wage ich zu bezweifeln. Also ich glaube, dass Detective Conan kommt natürlich nicht an die Verkaufszahlen von beispielsweise One Piece oder Dragon Ball ran, aber wird trotzdem einer der, ich sag mal, mindestens Top 10 verkaufsstärksten Titel von Kaze sein. Also die Filmreihe auf jeden Fall, die Serie weiß ich tatsächlich nicht. Aber ja, ich finde es auch schön, dass Anime die Gelegenheit hatte, mit dem Senior Fiction-Redakteur Tom Schneider von ProSiebenMax exklusiv zu sprechen und eben diese Informationen vorab auch schon geteilt hat mit dem zweiten Halbjahr 2022. Ist ja wirklich eine sensationell große News, muss man sagen, dass Detective Conan auf Deutsch weitergeht. Darauf haben ja alle gewartet, nicht nur seit 2006. Okay, wir hatten ja zwischen 2018 und 2019, Oktober bis März, also die letzte Folge lief irgendwann im März 2019. Die letzte ja, Staffel, also die fünfte Staffel, und jetzt geht es eben weiter mit der sechsten Staffel nach ja, dann ja, knapp 3,5 Jahren, wenn es denn soweit ist. Also nach Ende der letzten Staffel, also nach Start, wenn man vom Oktober 2018 ausgeht, dann sind es ja schon fast 4 Jahre, die wir jetzt warten mussten auf weitere neue Folgen, auf eine sechste Staffel. Und ja, das liegt natürlich, wie jetzt betont wurde, damit zusammen, dass dass es offenbar simultan auf DVD erscheinen muss, soll, zumindest, dass es gewünscht ist. Und ja, das scheint auch ein Novum zu sein. Also ich kenne keine andere Serie, bei der das so klar irgendwie der Fall ist. Ich meine, One Piece, da waren die, hat ProSiebenMax auch immer weiter synchronisiert, und das wird dann später alles immer von Kase auf DVD veröffentlicht und inzwischen auch auf Blu-ray. Ja, auch ein Punkt übrigens mit der Blu-ray-Veröffentlichung. Ich glaube, die können wir uns auch schon mal in die Haare schmieren, weil die Folgen einfach viel zu alt sind dafür. Wir bekommen halt das internationale Standardmaster, auch nicht irgendwelche remasterten Sachen, sondern es wird wahrscheinlich ganz normal wie bei Staffel 5 weitergehen mit der DVD-Veröffentlichung, um das schon mal vorwegzunehmen. Also nichts UMU, nichts, ja, okay, 16 zu 9 vielleicht, wenn wir diese Episoden erreichen. Da ist ja irgendwann bald der Umbruch. Ich weiß gar nicht, ob du vielleicht genau weißt, wo der Umbruch ist, Lasse, bei welcher Episode. Müsste aber bald kommen. Das wird wahrscheinlich in dieser Staffel der Fall sein. Der Umbruch ist. Lass mich mal kurz gucken. Also wir starten ja mit der Episode 434, beziehungsweise ja 400 nach internationaler Zählung. Da haben wir aufgehört mit Rans Verdachtsmoment, falls ihr euch noch erinnert an diese markante Szene. Das war ja ähnlich wie der Shuichi Akai-Moment in Folge 333, sehr prägnant und leider ein großer Cliffhanger, mit dem wir da ja ins Ende gestolpert sind. Traurigerweise. Aber jetzt soll es ja dann im zweiten Halbjahr 2022 hoffentlich, oder zumindest ist es angekündigt, weitergehen. Lass hat die Information immer noch nicht gefunden, da muss ich weiterhin die Lücke füllen. ich weiß gar nicht, was ich noch sagen kann. Ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr auf die neuen Folgen, sechste Staffel dann. Und um vielleicht das nochmal zu sagen, wie viele Folgen werden es denn noch? Mit wie vielen kann man rechnen? Wie gesagt, es ist noch nichts bekannt, außer dass es wirklich, also bekannt ist, sechste Staffel, zweite Halbjahr 2022, ProSiebenMax, und es soll irgendeine DVD-Veröffentlichung in absehbarer Nähe, zeitlicher Nähe geben. Und mehr weiß man aktuell noch nicht. Aber für alle, die jetzt sagen, oh, es könnten ja 200, 300 Folgen sein, weil in Japan sind wir schon über Folge 1000 hinaus. Also man hat ja massig Potenzial, was man noch umsetzen kann. Das ist tatsächlich eher unrealistisch. Also ich würde sagen, wir können uns glücklich schätzen, wenn wir um die 100 Episoden bekommen sollten. Damit wäre ich schon sehr zufrieden, muss ich sagen. Und ja, vielleicht hat man damit, wenn man jetzt nochmal 100 Episoden bringt, vielleicht hat man dann ja auch einen weiteren Rhythmus drin, dass man nach und nach, ne, in eine kürzere zeitliche Abstände kommen kann. Dann vielleicht nach 2 Jahren oder jedes Jahr, ja, ist auch sehr utopisch, aber dass man schneller die Folgen bringen kann, um halt zum japanischen Stand aufzuschließen, der ja noch sehr, sehr weit weg ist, muss man tatsächlich sagen, ja. Die erste Folge, die in 16 zu 9 produziert und ausgestrahlt wurde, war Episode 453 nach japanischer Zählweise. Also wenn wir wieder die 100 Folgen bekommen, wie bei der letzten Staffel, dann ist diese Staffel ist diese Okay. Folge Also wir enthalten. müssten von Folge 400 bis zu Folge 453 kommen. Also 54 Episoden müssten es werden, damit wir eine in 16 zu 9 erleben. Das. Da sind aber noch auch Specials dazwischen, Ah, da ne? sind's. Ja, Also okay, das. stimmt, hast du recht. Da, ja, das 425er Special zum Beispiel, das ja sehr prägnant ist. Ich weiß Genau. nicht, ob noch weitere Specials sind. Ja, noch so ein paar, zum Beispiel das, wo dieser, wenn man sich noch an Tamanosuke Ito erinnert, diesen Theaterschauspieler, der mal ganz früher in den Folgen, RTL 2 Folgen noch aufgetaucht ist, in der Filler-Folge. mit seinem Theater, die haben da tatsächlich nochmal ein einstündiges Special, Filler-Special bekommen in das und kommt. Das ist tatsächlich die Folge direkt vor dem 453, 452 japanisch, also lustigerweise die letzte Folge in Japan, die 4 zu 3 produziert wurde, war tatsächlich ein einstündiges Special auch. Das zum Beispiel ist dabei. Okay, ja, also wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, wenn es weitere Informationen zu den neuen Folgen gibt. Neue Folgen ist ja auch so ein Begriff, den man alle paar Jahre dann jetzt hoffentlich wiederverwenden kann. Wir hatten ja zu Staffel 5 immer schon von den neuen Folgen gesprochen. Also sechste Staffel kommt, aber wie gesagt, mehr weiß man tatsächlich noch nicht. Aber ihr dürft gehypt sein, ihr dürft euch freuen, ihr dürft die ganze Freude bei Pussymax auslassen. Und falls ich das noch sagen darf, ich erzähle ja sehr viel über die neuen Folgen, aber ich bin auch selber sehr gehypt und freue mich tatsächlich. Und ich freue mich auch sehr, dass die Community diese Nachricht so positiv aufgenommen hat. Ich dachte erst, als diese Meldung eben kam, ja, neue Folgen, zweites Halbjahr 2022, dass die Meinung eher so wäre, jetzt haben wir schon so lange gewartet, jetzt müssen wir wahrscheinlich noch mal ein ganzes Jahr warten, weil zweites Halbjahr 2022 kann auch heißen, ne, November 2022, und das ist eben noch ein ganzes Jahr weg. Das hätte ja auch die Fanmeinung sein können, aber ich habe wirklich fast ausschließlich positive Resonanz zu der Ankündigung gelesen, und das hat mich tatsächlich sehr gefreut. Ich meine, nach 12 Jahren sind wir Fans ja auch schon gebeutelt mit Wartezeit, aber hey, ich war wirklich positiv überrascht, dass das so gut aufgenommen wurde, und ja, kann da nur meinen Dank und Respekt an die ganze Community teilen. Ja, super. Ja, freut mich auch sehr, dass wir neue Folgen von Conan bekommen. Also das war ja die Nachricht des Tages an dem Tag, als ich es gesehen habe, und habe mich auch riesig gefreut, dass es weitergeht, weil ja, wie Philipp schon gesagt hatte, wir kennen eigentlich die langen Wartezeiten, und ihr habt es gerade eben gehört, seit den neueren Folgen, also Staffel 5, ist auch schon eine gewisse Zeit vergangen, aber im Vergleich zu der Zeit, wie wir auf die fünfte Staffel warten mussten, kam mir die Zeit, die wir jetzt auf Staffel 6 warten mussten, sehr kurz vor, weil das waren ja nicht 10 Jahre oder so, sondern eben nur die paar, die Philipp genannt hatte. Klar ist das auch immer noch eine lange Zeit, aber trotzdem kam es mir irgendwie sehr schnell vor, weil wir ja auch durch ProSiebenMax, durch Kazé und ja, Anime On Demand und jetzt Crunchyroll haben wir ja quasi Conan-Programm irgendwo immer alltäglich vorhanden, was wir uns angucken können, und deswegen ja, war es für mich eine kürzere Wartezeit als damals, wo wir ja noch nicht die Streaming-Dienste und das hatten und wo man da im Prinzip aufs Fernsehen angewiesen war. Und jetzt quasi kann man ja Conan bei Crunchyroll genießen und quasi jederzeit da reinschauen oder die DVDs angucken. Und ich freue mich dann auch sehr, dass es dann in der DVD-Sammlung auch weitergeht. Und ja, bin sehr gespannt auf Staffel 6 und freue mich genauso wie ihr. Passenderweise, wo du es gerade erwähnt hast, dass man überall, auch bei ProSiebenMax, immer relativ viel Zugriff auf Conan hat. Aktuell laufen bei ProSiebenMax wieder Magic Kaido 1412 Folgen. Seit dem 2. November werden täglich Doppelfolgen ausgestrahlt vom Phantom Dieb. Das soll noch so weitergehen bis zum 17. November, bis dann alle 24 Folgen mal wieder ausgestrahlt sind. Das passt ganz gut in so einen kleinen Magic Kaito 1412 Mini-Themenblock quasi, den wir diesen Monat an News hatten. Denn Magic Kaito 1412 ist einerseits bei Amazon Prime Video veröffentlicht worden, alle 24 Folgen. Amazon Prime Video hatten wir ja immer regelmäßig darüber gesprochen, wenn es um die Filme ging, aber jetzt eben auch Magic Kaito 1412. Gleichzeitig hat Netflix jetzt auch bekannt gegeben, beziehungsweise es steht halt bei Magic Kaito auf Netflix drin, nur noch bis zum 30. November verfügbar. Das heißt, voraussichtlicherweise ist dann ab dem 1. Dezember Magic Kaito 1412 nicht mehr auf Netflix zu sehen. Und Ich weiß nicht, wie lange das jetzt schon ist, aber das ist dann so ein bisschen aufgefallen im Zuge dieser ganzen Sachen, dass man so gut auf welchen Plattformen ist diese Serie eigentlich, dass die Serie auch nicht mehr bei Wakanim ist inzwischen, was ja ein Streamingdienst ist, der sehr nahe mit Peppermint Anime verwoben ist, die ja die DVDs und so gepublished haben und auch die Synchronauftrag gegeben haben von Magic Kaito als 412. Das war ja das große da. Kase wurde das weggeschnappt und so. Und die Serie ist jetzt nicht mehr auf Wakanim. Und ab dem 1. Dezember bis zum 30. November dann auch nicht mehr auf Netflix. Aber dafür auf Amazon Prime Video und jetzt noch eine Zeit lang in der ProSieben Max Mediathek. Was das jetzt alles genau bedeutet, es ist schon irgendwie merkwürdig, dass es ausgerechnet von Wakanim verschwindet. Und Gerüchten zufolge soll Magic Kaito 1412 auch schon auch noch bei Animax On Demand, falls das irgendjemand empfängt und mal nachgucken kann, ob es Magic Kaito 1412 dort noch gibt, wäre ich der Person sehr, sehr dankbar, weil ich habe da tatsächlich keinen Zugriff drauf auf dieses Streaming-Angebot. Also bei Wakanim ist es nicht verfügbar, aber ob es bei Animax On Demand, wo es auch seit längerem theoretisch sein sollte, so unsere Informationen zumindest, das weiß ich nicht. Jetzt fliegt es bei Netflix raus. Also, falls ihr schnell seit diesem Podcast früh hört und angefangen habt mit Magic Kaito 1412, schaut schnell, denn bis zum 30. November habt ihr noch Zeit. Manchmal verlängert Netflix ja auch einige Serien noch um einen Monat und so, aber früher oder später wird Magic Kaito 1412 irgendwann rausfliegen. Richtet euch mal auf den 30. November ein, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Ja, und Peppermint ist ja der einzige Titel vom Gosho Aoyama-Universum, der außerhalb des Kaze-Universums und sozusagen erschienen ist, nämlich bei, wie gesagt, bei Peppermint Anime. Und ja, Peppermint Anime hat ja mit Wakanim, wie Lasse schon sagte, einen eigenen Streaming-Anbieter, also naja, eigen, ja, also sehr eng gekoppelt, sage ich mal so. Und ja, dass es da nicht mehr ist, fand ich auch sehr verwunderlich, dass es jetzt bei Netflix rausgeht. Ja, das war eigentlich nur eine Frage der Zeit, weil bei Netflix, da wird der Katalog immer mal wieder durchsortiert und das eine fliegt raus oder jeden Monat, ne, irgendwie 10 Anime-Titel kommen raus, 10 neue kommen rein, da wird fleißig gewechselt. Also, dass es Magic Kaito 1412 irgendwann trifft, war eigentlich klar und jetzt ist eben der 30. November das Datum. Kurioserweise wurde Magic Kaito 1412 bei Netflix aufgenommen am 1. Dezember 2019, also ist es jetzt, wenn es am 30. November rausfliegt, wäre es genau 2 Jahre später, dass der Titel wieder von der Plattform genommen wird. Ich weiß nicht, ob das so ein allgemeiner Rhythmus ist oder ob denen aufgefallen ist: Moment, 2 Jahre, nee, das geht nicht, wir müssen kurz vorher die Notbremse ziehen, schmeiß den Titel runter, los geht's. Oder ob das halt mit der Amazon-Premiere zusammenhängt, dass die Serie jetzt dort verfügbar ist. Also die Magic Kaito 1412 wird munter hin und her geschoben. Bin froh, dass ich die Blu-rays hier zu Hause habe, dass ich da nicht darauf angewiesen bin und immer den Streaming-Anbieter wechseln muss, um weiterhin Magic Kaito 1412 schauen zu können, weil ja, das ist ja. Mal sehen, wo es danach hingeht. Vielleicht dann Animax On Demand exklusiv. Nee, hoffentlich nicht. Um nochmal auf dieses typische, davon hatten wir in letzter Zeit ja ein bisschen wenig, mit den ganzen Firmengeflechten nochmal zu gucken. Wakanim ist seit 2015, März 2015, im Besitz von Aniplex, beziehungsweise da wurde Aniplex Hauptaktionär. Aniplex ist eine Firma aus Japan und die Peppermint Anime war ursprünglich mal von der Firma Peppermint ein Anime-Label und wurde dann als eigenständige Firma, als Peppermint Anime GmbH ausgegliedert. Und Peppermint Anime GmbH ist ein Joint Venture zwischen Peppermint und Aniplex. Und Aniplex ist unter anderem die Firma, der A1 Pictures gehört, dem Animationsstudio, was Magic Kaito 1412 animiert hat. Das wurde ja nicht von TMS animiert, sondern von A1. Und das gehört tatsächlich Aniplex. Und Aniplex gehört seit einiger Zeit auch zu Sony und Sony gehört auch Crunchyroll. Ja, das nur noch mal irgendwie so. Außerdem soll es in der Zukunft noch mal ein Joint Venture zwischen Wakanim, Funimation und Mad Men Anime geben, sagt Sony. Und Wakanim über Aniplex und Funimation direkt gehören auch Sony. Also, ja, das ist. Oh, beziehungsweise die Mad Men Anime Group gehört auch zu Aniplex. Also ist das alles ein Joint Venture zwischen Firmen, die alle demselben Konstrukt zusammengehören. Toll. Ja, also das. Es hängt alles. Es ist alles. Hängt alles zusammen, Leute. Es hängt wirklich alles zusammen. Aber vor allem dieses, was ich irgendwie vergessen hatte, dass A1 Pictures tatsächlich zu Aniplex gehört. Ja, das ist irgendwie dann auch logisch, fast logisch, dass es bei Peppermint Anime gelandet ist. Toll, toll ist alles sowas. Monopolstellung, ganz wenige Firmen, denen alles gehört. Super tolle Sache. Also es gehört alles einer Person, wie bei der schwarzen Organisation. Quasi dann, das heißt, der Boss in der echten Welt ist dementsprechend. Karasum. Also, sorry für den Spoiler. Deswegen kann man auch die PS-Spiele nicht abwärtskompatibel spielen. Apropos Dinge, die man nicht machen kann, seine Conan und Kaito Kid Puppe in den Arm schließen und mit ihnen knuddeln, weil die Puppen und Spielkarten, über die wir mal berichtet haben, von Kasee lizenzierte Merchandising-Produkte, die am 21. Oktober erschienen sein sollten, angeblich, sind nicht da erschienen, beziehungsweise, sondern sollten dann jetzt am 4. November erscheinen. Steht aber trotzdem noch irgendwie über 2 Wochen Versand fertig auf Kasee Shop. Und inzwischen stehen sie auch drin als erschienen in Vergangenheitsform am 21. Oktober im Kasee Shop drin. Ja, ich kenne niemanden, der das von Kasee bisher bekommen hat. Und ich finde das alles etwas kurios, wie das bisher abgelaufen ist mit diesen Merchandise-Produkten. Ich kann mich nicht erinnern, dass es bei den Tassen damals oder bei dem anderen Kissen, was es gab, so zu Verzögerungen kam. Also die Tassen, die waren ja sehr, sehr, sehr schnell ausverkauft. Ich meine, da muss man wirklich auf die Sekunde am Starttag da sein, um eine Tasse zu bekommen. Inzwischen sind die, glaube ich, wieder lieferbar. Ja, aber mit diesen Puppen und den Spielkarten tatsächlich ein sehr kurioses Thema. Also falls ihr diese Puppen oder Spielkarten habt aus dem Kasee-Shop, dann schreibt das gerne mal in die Kommentare. Das würde uns tatsächlich sehr interessieren. Oder teilt ein Bild am besten noch mit uns. Also ja, das, ja, aber schön, dass das tatsächlich kommt. Egal, wann es jetzt denn tatsächlich kommt oder ob es schon erschienen ist oder so. Also wirklich sehr, sehr unklar die Lage aktuell. Aber ja, gut, dass wir nach den Tassen, es gab ja 4 Detektiv-Conan-Tassen mit unterschiedlichen Motiven und ein Conan, ja, Knuddelkissen oder was das ist, wie hatten Sie es genannt? Ja, so ein großes, rundes, plattes, ihr wisst schon, ne? So ein So Kissen halt. Kopf halt. Ja, genau. Ja, genau. Conans Kopf, wo man sich drauflegen kann und dann fließt seine ganze Gehirnmasse in das eigene Gehirn, so in etwa, kann man sich wünschen und vorstellen. Ja, und jetzt gibt es halt Conan und Kaito und ganz viele Karten mit Conan, Kaito und Schwarze Organisation, Kogoro. Ich weiß nicht, wer noch auf den Karten ist, weil, ja, sind nicht wirklich verfügbar, die Karten. Plüschkissen haben sie es im Shop immer genannt. Plüschkissen, ja, ich habe Detektiv Conan. Knuddelkissen gesagt. Zählt das auch? Oh ja, ist gut. Schön weich. Nicht nur zum Anschauen, sondern auch bestens als gemütliche Stütze geeignet. Ja, so würde es Kasi bestimmt bewerben. Ja, ich verstehe schon. Ja, so bewirbt es Kasi. Ach, so bewirbt es Das Kasi. steht im Shop. Macht auf der Couch, im Auto, im Bett immer eine tolle Figur. Ja, im Auto. Stell dir vor, du hast da so einen Kopf auf dem Beifahrersitz liegen. Oder auf dem Armaturenbrett einfach so. Statt einer Parkscheibe das Conan Plüschkissen. Da rührt dich keine Politesse an. Ja. Im Bereich Manga in Deutschland haben wir diesen Monat erstmal nur eine News, die wieder die Fan Edition betrifft. Denn die Fan Edition, wie gesagt, oder wie ihr vielleicht wisst, erscheint am 1. Dezember 2021 bei uns in Deutschland, ist also nicht mehr so weit hin. Der 21. Sonderband, der hier in Deutschland erscheint. Und darüber gab es ja ein Fanvoting, welche Fälle reinkommen sollen. Haben wir euch alles drüber berichtet und ja auch gesagt, was wir so gewählt hätten und haben. Jetzt tatsächlich durften wir von Con News exklusiv veröffentlichen die Top 6 bis 25 der beliebtesten Detektiv-Conan-Fälle unter deutschen Fans. Also die Fälle, die es nicht in den Sonderband geschafft haben, weil nein, der wird nicht insgesamt 25 Fälle enthalten, sondern diese Top 6 bis 25 ist nicht enthalten. Dafür soll, wenn das alles mit Shogakukan klappt, die Top 5 tatsächlich genauso im Band landen, dass die Top 5 Fälle wirklich von der Anzahl der Kapitel her einen machbaren Sonderband ergeben, was ich sehr cool finde. Die Top 6 bis 25 durften wir euch, wie gesagt, vorstellen. Da sind so Fälle dabei. Shinichi Kudo als Mörder, das wäre meine Wahl gewesen. Kleiner Mann ganz groß, der Baron der Nacht, der Weg des Drachen. Tatsächlich die purpurrote Klassenfahrt und die Erinnerung an die Kirschblütenklasse, also Shinichi-mäßig hier 2021, obwohl es noch sehr neuere Fälle sind. Das Geheimnis des alten Schlosses, die Wahrheit in Scharlachrot, der Giftmord, Bombenstimmung, Pfeil der Sirene, Männern in Schwarz auf der Spur, der junge Meisterdieb, Meisterdieb 1412, Mord in der ersten Reihe, Wiedersehen mit den Männern in Schwarz, Rache für Sherlock Holmes, direkte Konfrontation, zwei Mysterien einer Vollmondnacht, Mord in New York und auf Platz 6 tatsächlich der Mystery Train. Oho. Also fast in den Top 5 gelandet, ein Fall, der nicht aus der RTL 2-Ära stammt. Ich glaube, damit rechnen nur die wenigsten. Ja. Genau, und die Top 5 wird dann wahrscheinlich in den Bann kommen, wenn alles gut geht. Und wie es auch in der News steht, demnächst vor Verkaufsstart können wir euch auf Con News hoffentlich vielleicht wieder exklusiv auch schon vorab mitteilen, welche 5 Fälle es dann in den Band geschafft haben. Wie gesagt, ist ja nichts mehr so lange hin. Und hoffentlich kriegen wir auch eine News zum finalen Cover und zu der Inhaltsangabe. Ich finde es sehr cool, dass Egmont Manga das die Information rausgibt und nicht einfach drauf sitzen bleibt, sondern uns auch wirklich mitteilt, wie beliebt die einzelnen Fälle waren und auf welchen Plätzen sie gelandet sind. Auch wenn jetzt vielleicht der eine oder andere traurig auf die Liste blickt, weil sein Lieblingsfall oder wofür er auch gewotet hat, in dieser Liste enthalten ist. Ja, also ich finde die Liste tatsächlich auch sehr durchmischt von alten und aktuellen Fällen. Ich bin auch sehr traurig um den Mystery Train, dass er mit Platz 6 knapp nicht dabei ist, leider. Und Mord in New York auf Platz 7 hätte ich tatsächlich auch sehr gerne drin gesehen, auch wenn es ein RTL 2-Fall ist. Und ich bin tatsächlich einer von den Anhängern, die sagen, Fan Edition, bitte macht daraus keine RTL 2 Nostalgie Edition, weil. Es gibt auch gute aktuelle Fälle, die halt bei den Fans nicht so präsent sind. Und ja, also es wird keine RTL 2 Nostalgie Edition und den Inhalt, das hat mir ein Vögelchen gezwitschert, den wird es höchstwahrscheinlich kommende Woche, also wenn ihr diesen News-Podcast rechtzeitig hört, auf connews.org geben. Also schaut da gerne mal vorbei. Oder ihr geduldet euch bis zum nächsten News-Podcast, wo wir natürlich auch über die Fallauswahl des Bandes dann sprechen. Oder bis zum Themenpodcast, denn wir werden natürlich auch einen Themenpodcast machen zur Fan Edition und da dann darüber sprechen, wie denn die Fallauswahl so gelungen ist, ob das so passt und ja, also, ja. Genau, also ich freue mich auch tatsächlich sehr, dass es diese Liste gibt, muss ich noch dazu sagen. Wir hatten uns ja, glaube ich, schon mal gewünscht, dass es diese Liste von Fällen, die es halt nicht in den Band geschafft haben, dass es so eine Liste auch im Band selber gibt. Jetzt, dadurch, dass wir das halt veröffentlichen durften, exklusiv, ist es gar nicht mehr so notwendig, würde ich sagen. Aber ich fände es trotzdem schön, wenn diese Liste auch im Band irgendwo abgedruckt wäre, auf irgendeiner Zwischenseite oder so, dass man da nochmal gucken könnte, welche Fälle auch bei den Fans sehr beliebt sind im Voting, weil das zeigt ja so ein bisschen diese Fanresonanz auch und die Beliebtheit der Fälle allgemein, weil man dann hat man halt die. Sonst hat man die Top 5 der Fälle, die man halt in der Fan Edition liest und denkt sich so, ja, und was kommt danach und so weiter. Und da hätte man wirklich, ich meine, Top 25 Fälle von 200, 300 knapp sind es, glaube ich, inzwischen. Ja, da hat man schon eine gute Auswahl und ja, weißt du, worauf die Fans stehen und was so beliebt ist. Und bei vielen, wenn man diese Liste sich anguckt, dann schwelgt man häufig auch in Erinnerung und denkt sich, ah ja, das war der, ja, der ist auch gut, oh, sagenhaft, der junge Meister, ja, nein, der Fall der Sirene, oh, Bombenstimmung, Wahnsinn, auch ein guter Fall. Und so liest man sich durch die ganze Liste und denkt sich so, ja, den kann ich nochmal lesen, den kann ich nochmal lesen, ich kaufe mir den Band nochmal und den auch nochmal und ja, vielleicht kann man so die Leute, die halt nur die Fan Edition kaufen, dann noch dazu bewegen, ne, die normalen Bände zu kaufen, so aus Egmont-Manga-Sicht. Ja, also, ja, bleibt gespannt, was es mit den Top 5 auf sich hat und ja, genau. Ich hoffe auch, dass wir dann das Cover exklusiv vorstellen dürfen und ja, freue mich sehr auf den Sonderband. Das wird ein sehr, sehr, sehr genialer Sonderband, wahrscheinlich einer der besten, die wir in Deutschland hatten, auch weil wir Fans wirklich in der ganzen Breite mit beteiligt sind und alle involviert waren, ob wir es wollten oder nicht. Ja, doch, ob wir es wollten oder nicht, man musste ja abstimmen, ne? Also, ja. Ihr hattet die Chance. Ja, so würde ich das aus Egmonts Sicht auch machen, dass man die Liste direkt mit in den Band integriert, weil dann am Ende ja dann irgendwie kommt so, die Fans fanden auch folgende Fälle interessant, so mit Bandangabe oder so dann da noch drinne. Und dann denkt sich vielleicht derjenige, der nur die Fan Edition gekauft hat, dann liest er sich da halt so durch und liest halt, oh, der junge Meisterdieb, das klingt sehr interessant, das würde mich interessieren. Und wenn er dann erstmal im Laden nur in den Band reinguckt, allein das ist ja schon interessenfördernd für Conan und Egmont. Und deswegen würde es mich persönlich auch freuen, wenn die Liste dann in dem Band landet. Ich meine, in diesen Sonderbänden. Gut, ist mal mehr, mal weniger hinten so ein bisschen Werbung drinne. Aber ich denke mal, die eine Seite oder vielleicht sind es auch zwei, werden sich dafür noch finden. Und ja, ich persönlich bin auch sehr gespannt auf den Band. In dem Zuge dann eben auch auf den Themenpodcast, was wir da so besprechen werden, weil ihr habt ja jetzt die Liste gerade gehört. Ihr habt sie gesehen auf dem Newsbeitrag und so. Und Philipp hatte ja damals, ich glaube, du hattest gesagt, welche Fälle wir so gewählt hatten von unserem Conan News Team. Und da, ja, ne? Ja, hatte ich immer. Ich glaube, ich hatte es auch bei Instagram zumindest geteilt, welche wir am beliebtesten fanden. Meiner war ja der Rahmenfall. Okay, der ist jetzt nicht in der Liste aufgetaucht und ich messe dem auch keine so großen Chancen ein, dass er es in den Band schafft. Ja, aber also mein Lieblingsfall ist jetzt ein bisschen hochgegriffen, aber den Fall würde ich auf jeden Fall sehr gerne in der Fan, hätte ich sehr gerne in der Fan Edition gesehen. Also ja. Ja, und wir hatten es ja jetzt gehört. Also ich hatte ja zum Beispiel für den Baron der Nacht gestimmt. Lasse hatte auch gesagt, er hat für den Waldteufelfall gestimmt. Die sind jetzt beide ausgeschlossen quasi schon mal. Sprich, unsere Corner News Fan Edition, die irgendwie, ich weiß gar nicht, ob die irgendwer mal gesagt hatte, ob sich die irgendwer zusammengestellt hatte aus den Beiträgen, die ihr gehört habt, aber da sind ja dann jetzt schon mal zwei Fälle von raus und es ist dann ja sehr interessant quasi, was es denn stattdessen in die Fan Edition schaffen würde, weil wir waren ja der Meinung, dass wir einigermaßen ja gute und interessante Fälle genommen haben und ja, von daher bin ich sehr gespannt, wie die finale Auswahl aussehen wird. Behalten wir einfach zusammen Corner News im Blick. Und ihr könnt ja auch mal gerne mitraten, was die Top 5 sein wird, wenn ihr das noch machen wollt. Sind ja einige hochkarätige Fälle nicht in dieser Liste enthalten. So zum Beispiel Mord bei Mondschein, was ich ja auch immer schon bei jeder, bei je, ich glaube, ich habe erwähnt die bei jedem News-Podcast, wenn es um die Abstimmung geht, als einen der Fälle. Und ich meine, es war das Remake und so. Es würde mich schon, zum Beispiel schon sehr überraschen, wenn Mord bei Mondschein nicht in der Top 5 mit drin wäre. Ich glaube, darauf können sich wahrscheinlich sogar alle Con-Fans einigen irgendwie. Ansonsten muss man mal schauen, die Top 5. Oder wenn man nicht raten will, dann wartet man einfach, bis Con News da die allerfreshesten Infos liefert. Das ist schon bald. Ich kann auch noch mal erwähnen, unsere Conan News Fan Edition, ich habe es gerade noch mal rausgesucht, wäre von Olli hat gewählt, der Baron der Nacht aus Band 8. Das reimt sich logischerweise. Joel hat gewählt Der verliebte Kommissar aus Band 27. Kevin wählt Zwei Mysterien in einer Vollmondnacht aus Band 42, den großen Organisationsfall. Lasse hat sich entschieden für Shinichi Kodo als Mörder aus Band 62. Meine Wahl, Philipp, war Ein mordsgutes Ramen aus Band 73. Wir haben Johannes hat sich entschieden für Die Belagerung der Detektei, auch Band 73 bzw. 74. Und Jens hat gewählt Heiji Hattori und die Villa der Vampire aus Band 79 und 80. Ich hoffe, ihr erinnert euch an alle Fälle, ansonsten müsst ihr das nochmal nachschlagen. Nacharbeiten, los! Jetzt auf conwiki.org gehen und euch die neuesten Infos reinziehen. Apropos neueste Dinge, wir haben auch einen neuen Manga-Fall tatsächlich, habe ich ja schon letztes Mal angerissen, Kapitel 1079 bis 1081, der alte Fall von Wataru Date, dem verstorbenen Kumpel von Takagi, beziehungsweise halt Mentor und so, die Wataru Brothers, Brüder, wenn man sich noch erinnert, damals noch vor dem Mystery Train der Fall. Und natürlich auch einer der verstorbenen Kumpel von Toru Amuro und Teil dieser Freundesgruppe, die retroaktiv gegründet wurde und die auch in Film 25 eine Rolle spielen wird. Der alte Fall beschäftigt sich tatsächlich mit etwas, was wir schon kennen, nämlich aus Dates Intro-Fall noch mit dem Notizbuch und mit wie Date gestorben ist, was da die Umstände waren. Stieß dieser Fall so ein bisschen drauf an und gibt dem Notizbuch nochmal eine Bedeutung, denn dort steht eine Zahlenfolge drin tatsächlich, die Takagi findet, nachdem er eine Verhaftung aufschreiben will, bei der sie auch zufällig mit den Detective Boys zusammengetroffen sind, als sie gerade einen Verbrecher verhaftet haben. Die Detective Boys übrigens ein kleines, nettes bisschen Continuity-mäßig, die waren gerade auf dem Heimweg an diesem Sonntag vom Krankenhaus, wo sie Professor Agasa besucht haben, dem ja ins Bein geschossen wurde, in dem Fall, wo die Verkehrspolizistin aus Kanagawa zum ersten Mal vorgestellt wurde. Das heißt, hier so ein kleines bisschen, der Professor ist im Krankenhaus, ist zwar nicht tödlich, aber muss sich noch ein bisschen auskurieren, Halbera ist aktuell allein zu Hause, aber Yukiko kommt irgendwie sehr oft vorbei und kocht für sie, also es ist fast noch lebhafter als vorher, als sie nur mit dem Professor zusammen gewohnt hat. Das erfahren wir alles so auf dieser ersten Seite von 1079, was ich so alles, ach, ganz nette so kleine Details finde und natürlich, und beziehungsweise wenn man natürlich ein richtig gewiefter Theoretiker ist, dann hat man natürlich jetzt schon eine 1000 Zeichen lange Fantheorie aufgestellt, was es für Konsequenzen haben wird, dass Hai Halbera aktuell alleine in dem Haus wohnt. Aber das ist jetzt, glaube ich, nicht der richtige Ort dafür. Diese Zahlenfolge lässt Takagi an Date zurückdenken und damals sagte er, hey Takagi, nimm dir am kommenden Sonntag nichts vor, ich mach dich zu einem Mann, komm mit mir mit. Was damit gemeint ist, ist, es handelt sich um einen Fall, denn die Zahlenfolge ist Teil eines SMS-Festnetzdienstes, das es scheinbar in Japan gibt, wo man eine Zahlenfolge in ein Festnetztelefon oder eine Telefonzelle eingibt, wenn man so einen SMS-Dienst anruft. Und wenn man das macht, kann man mit so einer Tabelle anhand von der Zahlenfolge über Festnetz SMS an ein Handy schicken. Con ist so gut, dass er die Nachricht entschlüsseln kann, indem er sie sich nur anguckt. Aber zur Demonstration lässt er im Café Poro von Azusa die Nachricht über das Festnetztelefon da an sein Handy schicken, denn die Nachricht tatsächlich ist ein Treffpunkt, eine Uhrzeit und ein Erkennungsmerkmal. Und dieser Treffpunkt ist das Café Poro. Erkennungsmerkmal, Zeitpunkt, Treffpunkt, zieh eine rote Fliege an und setz dich ans Fenster. Das klingt irgendwie nach einer zwielichtigen Übergabe. Am Fensterplatz finden die Detective Boys und Sato Takagi, die sich da zum Café begeben, Klebeband, was unter dem Tisch klebte. Und Azusa sagt, ach ja, da ist mal vor einiger Zeit, also fast einem Jahr, damals als Date gestorben ist, ein Game Man 7 runtergefallen, eine Spielekonsole. Lustig, ich weiß gar nicht, ob das beabsichtigt war, aber es ist natürlich eine Parodie auf den Game Boy. Aber natürlich auch ganz nett, dass das Nintendo-Äquivalent im Detektiv-Conan-Universum Mantendo heißt. Ich weiß nicht, ob das jetzt Absicht war, dass der Game Man von Mantendo kommt, oder ob das nur Zufall war, weil Game Boy, wie nenne ich das irgendwie um? Game Man, so. Ich hoffe aber, das war Absicht oder so. Auf jeden Fall ist es ganz nett. So. Ist aber auch wieder nur so ein bisschen für Continuity-mäßig. Vielleicht ganz nett. Ja, und Azusa wird dann gefragt: Hier haben Sie sonntags hier und so um Mittag rum irgendwas gesehen, hier mit Fensterplatten und so. Verdächtige Person. Und dann sagt Azusa: Nee, ich habe nur immer so einen Jungen gesehen. Der saß im Auto und hat immer so gewunken. Und das fand ich ganz niedlich. Da ist er mir irgendwie im Gedächtnis geblieben. Der hat immer so bestimmte Handzeichen gemacht und Conan erkennt sofort, und Halberer tatsächlich auch, es handelt sich dabei um einen kanadischen Hilferuf. Handzeichen, mit dem man SOS signalisiert oder Signal for Help. Dass dieser Junge, der scheinbar Ausländer ist, weil er ist blond, gemacht hat. Und damit stellt sich raus, die Transaktion ging um ein entführtes Kind offensichtlich. Und tatsächlich erinnert sich Takagi wieder: Ach ja, sie haben ja vor einem Jahr an einem Fall von einer Kindesentführung gearbeitet. Und dieser Handlung folgen sie ja immer so ein bisschen mit den Entführern und so. Und sie stellen die Transaktionen nach und können das Kind tatsächlich retten. Aber es ist noch ein zweites Kind entführt worden. Und dann sind die Erwachsenen los mit ihren Autos und die Kinder reden und Conan entlockt dem Kleinen so Details darüber, wo er eingesperrt war und hier. Und da kann natürlich Conan schlussfolgern: Aha, das zweite Kind wurde an diesem einen bestimmten Ort gefangen gehalten. Und tatsächlich, ich spoilere jetzt einfach mal das Ende, das entführte Kind wird natürlich gerettet von Takagi im Endeffekt. Und es gibt noch einen kleinen Moment zwischen Amuro und Sato, wo ein Moment, der auch schon mal in Wild Police Story, dem Spin-off, gezeigt wurde, hier in Detective Conan auch nochmal angesprochen wird, so halb zumindest, also zumindest bildlich ein bisschen referenziert, aber man kann die Szene auch problemlos verstehen, wenn man Wild Police Story nicht gelesen hat, dass sich nämlich Amuro und Sato mal getroffen haben, kurz, weil sie waren ja in. Amuro war ja nur ein Jahrgang über Sato in der Polizeischule und da haben sich bei der Abschlussfeier mal irgendwie kurz gesehen und kurz geredet. Aber Amuro sagt natürlich: Nö, wir sehen uns heute zum ersten Mal, keine Ahnung. Also er darf dasselbe nochmal machen wie bei Masumi. Ja, und damit ist dieser Fall auch schon vorbei. Der nächste Fall startet am 1. Dezember. Ich fand den Fall durchaus nett. Es war so ein bisschen wieder so ein Drei-Kapitel-Fall, ist ja aktuell so wieder der Standard, was Aoyama immer so macht. Ich finde es gut, dass das mit Date nochmal so ein bisschen aufgegriffen wird und noch so ein paar Momente zu sehen ist und Takagi wieder so ein bisschen mehr im Fokus. Das ist alles ganz nett. Es war tatsächlich kein so ein richtiger Mystery-Fall an sich, weil es wurden in jedem Kapitel Mysterien aufgemacht und die wurden dann gegen Ende zugemacht und es gab dann noch einen Cliffhanger. Und also zum Beispiel das mit, was ist diese Zahlenfolge, ist am Ende des ersten Kapitels schon gelöst und dann gibt es eben den Cliffhanger: Ah, Kind entführt. Und dieses ganze: Ah, wie läuft das ab mit der Transaktion und so, und das finden wir irgendwie raus und das wird alles gemacht, das Kind wird gerettet, aber es ist noch ein anderes Kind entführt. Und dann ist das Mysterium: Ah, wo er war, entführt, und er macht so Aussagen und daraus kann man schlussfolgern, wo er entführt war. Und das wird schon in diesem Kapitel gemacht und der Fall ist vorbei. Also es gibt nicht dieses eine durchgängige Mysterium, wo es halt im letzten Kapitel alles aufgelöst wird, sondern jedes Kapitel macht das so auf und am Ende wird es aufgelöst und dann gibt es nochmal einen Cliffhanger. Was ein bisschen anders ist, als wir es sonst von Detective Conan kennen, aber fand ich jetzt auch gar nicht mal so schlimm, dass es jetzt die Entführung jetzt nicht so einen richtig krassen Code oder irgendwie sowas hat, was über zwei Kapitel aufgebaut wird und dann erst im letzten Kapitel beendet wird, sondern es war fast eher so ein bisschen, ja, eher so ein bisschen Thriller-mäßig, wie das so immer stetig weiterging und so. Und ja, das haben wir nicht so oft. Ich mag natürlich auch ein gutes Mystery, aber es hat mich auch nicht gestört, dass das ein bisschen anders diesmal abgelaufen ist, als wir es sonst von der Serie gewöhnt sind. Tatsächlich zum Zeitpunkt der Aufnahme konnten wir das aktuellste Kapitel davon, 1081, noch nicht auf Deutsch im DetectiveCon Weekly lesen, denn das Kapitel hat mal wieder eine Verzögerung bekommen. Es ist nicht am Montag nach Japan erschienen, sondern ja, wie gesagt, zum Zeitpunkt der Aufnahme bisher noch nicht. Egmont Manga hat sich dazu erstmal nicht so richtig geäußert. Ich hatte dann gesehen, der Christian Schmidt hat der Lektor und der die Übersetzung bei Egmont Manga betreut, hatte sich auf Twitter geäußert, dass es eine Verzögerung bei der Übersetzung gibt, hat diesen Tweet dann aber relativ schnell wieder gelöscht. Und dann gab es einen Tag später eine offizielle Ankündigung von Egmont Manga, wo nur allgemein von einer Verzögerung gesprochen wurde, und wo gesagt wurde, ja, ist Verzögerung und wir wissen noch nicht, wann es kommt. Und Marco Wolz, der verantwortliche Redakteur, ist aktuell im Urlaub, deswegen konnte er das nicht so direkt sagen. Also, wenn ihr diesen Podcast hört, ist das Kapitel 1081 vielleicht auch noch nicht im Weekly erschienen, aber keine Sorge, dann habt ihr nichts verpasst, dann ist es immer noch verzögert. Ja, am besten einfach mal Social Media dafür im Blick halten, zum Beispiel Twitter vor allem. Dann kann man da gucken, wann das Kapitel dann rauskommt oder vielleicht auch bei uns im ConWiki gucken. Da schreiben wir auch immer aktuell rein, wann solche Dinge erscheinen. Und wie gesagt, der nächste Fall startet am 1. Dezember mit diesem Kapitel 1080, ist Band 101 übrigens jetzt inzwischen fertig. Wir haben jetzt 11 Kapitel, das heißt, der Band kann dann irgendwann nach Band 100 erscheinen. Oh, Band 100, da greife ich schon ein bisschen vor auf die spoilerfreie Zone. Zu der kommen wir jetzt nämlich. Aber bevor wir zu Band 100 kommen, noch ein paar kleinere Sachen vorher, beziehungsweise eine, die ein bisschen größer ist. Der Chefredakteur der Weekly Shonen Sunday, dem Manga-Magazin, in dem DetectiveCon erscheint, Ichihara, ist zurückgetreten. Er hat sein Amt damals angetreten, 2015, in einer Phase, in der die Shonen Sunday in einer relativ schwierigen Zeit war. Nicht nur was irgendwie Verkaufszahlen oder so anging, sondern auch tatsächlich wohl interne Angelegenheiten, Strukturen innerhalb der Redaktion und wie man Talent fördert und wie man Manga-Serien, wie man beschließt, welche Manga-Serien veröffentlicht werden und so. Und jetzt, wo er aufgehört hat, haben auch viele, viele Mangaka und viele andere so Redakteure gesagt, waren voll des Lobes natürlich für ihn, wie es gehört, aber eben das angesprochen, dass er die Strukturen innerhalb der Redaktion und so von Sunday gut reformiert hat und dass das jetzt alles besser ist als zu seinem Amtsantritt. Tatsächlich sollen jetzt auch einige neue Serien reinkommen. Tatsächlich schon Sunday hat im letzten Jahr fast nie keine neuen Serien veröffentlicht. Wo eigentlich machen Manga-Magazine ja so, dass sie so 5, 6, 7, 8 neue Serien pro Jahr starten. Und die Sunday jetzt halt so mal eine oder zwei und dann mal eine Miniserie und ein paar One-Shots. Und jetzt erstmal wieder so eine kleine Comedy-Serie von einem etablierten Autoren. Was aber tatsächlich ganz interessant ist, weil die Serie ist von Koji Kumeta. Das ist ein relativer Veteran. Der hatte seinen Start bei Shogakukan tatsächlich, hat da zwei längere Serien gehabt, eine über einen Hockeyclub und eine über einen Teenager, Katten Nikaizu. Und dann wurde Katten Nikaizu aber abrupt beendet, beziehungsweise abgesägt von Shogakukan, beziehungsweise der Weekly Shonen Sunday. Und das fand Kumeta nicht gut und da hat Shogakukan im Streit verlassen und ist zu Kodansha gewechselt. Tatsächlich ist er inzwischen wieder Freelancer und hat innerhalb der Amtszeit von Ichihara zwischenzeitlich einen One-Shot geschrieben in der Shonen Sunday, wo er sich, wo sei, als sei einer seiner Schüler einen neuen Manga in der Sunday gestartet hat, hat Kumeta einen One-Shot darüber gemacht und seinen Schüler parodiert. Und jetzt tatsächlich hat Kumeta wieder eine richtige Serie in der Shonen Sunday. Also früher, vor 15, 16 Jahren, ist man irgendwie im Streit auseinandergegangen und Kumeta hatte seine Beziehung zu Shogakukan beendet. Und jetzt inzwischen wieder macht er tatsächlich auch mal eine neue Serie in der Weekly Shonen Sunday bei Shogakukan. Weiß man jetzt nicht, war es jetzt Ichihara, der das irgendwie da irgendwie die Wogen geglättet hat oder so, oder war es einfach die allgemeine Veränderung oder hat es vielleicht auch gar nichts mit ihm zu tun? Keine Ahnung, aber das ist jetzt nur sowas Größeres, was tatsächlich passiert ist, irgendwie der, dass da Kometa tatsächlich in der richtigen Serie wiederkommt. Ja, vielleicht hat das ja Ichihara gemacht oder auch nicht. Ich bin mal gespannt, was da in Zukunft für Serien kommen. Für Detective Conan natürlich, um mal wieder den Bezug herzustellen. Ichihara war es, der die ganze Sache mit den Spin-offs angestoßen hat. Zero's Tea Time, natürlich das erste Spin-off von den Hanzawa-san und auch White Police Story. Ich glaube, er hatte mal im Interview gesagt, Detective Conan ist eine tolle Serie und verkauft sich richtig gut. Aber was könnten wir noch so ein bisschen mehr für die Serie machen, um ihr Potenzial noch so weiter auszuschöpfen? Natürlich auch ihr Verkaufspotenzial, klar. Man ist ja nicht umsonst Chefredakteur. Und da kam eben die Idee, wir könnten ja, Detective Conan hat eigentlich keine so richtigen Spin-offs. Und das haben sie dann eben angestoßen und das war ja auch sehr erfolgreich, wie wir im letzten News-Podcast gesagt haben. Coole Auflagezahlen und jetzt Anime-Umsetzung. Ja, das ist so das an sich, Detective Conan. Es gab zum Antritt von Ichihara ja die Aussage, ja, es werden alle Serien irgendwie, es wird geguckt mit den Serien, mit alten Serien und den aktuellen Serien, was man davon noch irgendwie, ob die noch alle so taugen und so. So ein bisschen, da gab es ja bei uns damals einen Artikel von einer gewissen Person, wo so gesagt wurde, ah, vielleicht Detective Conan davon betroffen, Fragezeichen. Das war tatsächlich nicht der Fall. Und ich denke mal auch unter dem neuen Chefredakteur, es wird, der auf den Namen Oshima hört, der unter anderem auch für den Webservice der Weekly Shonen Sunday Webri, Ja, kuriose Namen her, also ja, tatsächlich, Webri ist Webri. ein Kofferwort aus Web und Every. Ach, Oder und okay, ja. Every. Ja, und Every, wenn man das in Katakana ist, das Every natürlich Iburi. Webri, ja, Und Webri, dann ja, okay, ich Web sehe, ja. Every, Webri. Ja, genau. Und der Chef davon wird jetzt auch Chefredakteur der Shonen Sunday. Und ich denke mal, auch unter ihm wird Detective Conan weiterhin ein wichtiges Zugpferd der Weekly Shonen Sunday bleiben. Ja, wäre ja auch ja, ein großer Fehler, sage ich mal, Conan rauszuwerfen. Das große, große Flaggschiff der Weekly Shonen Sunday. Ja, aber mal sehen, was es sonst für Veränderungen gibt. Wie du sagtest, mit den Spin-offs, dass das angestoßen wurde in den letzten Jahren. Vielleicht ergibt sich ja irgendwas Ähnliches, dass der neue Chefredakteur auch andere Ideen für Detective Conan hat, dass es mal in andere Richtungen geht und ja, keine Ahnung, wie sich da irgendwas verändern könnte. Das sind die eher die Profis. Und vielleicht ergibt sich da irgendwas, wo man dann auch sieht, ah, das ist Oshima-san, das trägt so ein bisschen deine Handschrift dann in den kommenden Jahren. Wer weiß, mal sehen. Also ist auf jeden Fall sehr interessant, dass da ein Wechsel stattgefunden hat. Ja, und wir können sehr froh sein, dass in der vergangenen Periode nicht Detective Conan abgesetzt wurde, wie irgendjemand behauptet hatte. Lasse hatte es schon angeteasert, ja. Ja, aber wie du schon sagst, es wäre sehr, ja, unglücklich, sage ich mal, wenn die Shonen Sunday Detektiv Conan aus ihrem Programm streichen würde, weil sie damit ja schon jahrelang, denke ich, ja, es ist bestimmt schon jahrelang, Erfolg haben, Aoyama als verlässlichen Partner, der zuverlässig zeichnet und weiter die Story rausbringt und alles und dann das Ganze, was es halt in Japan gibt, die ganzen zusätzlichen Events und Conan Town und alles, das ist ja alles in Japan präsent und hat somit auch Einfluss darauf, dass die Leute diese Shonen Sunday halt kaufen, weil sie wissen, da läuft, ist Conan drinnen, diese weltberühmte Serie, sage ich mal. Da gibt es Statuen zu und Veranstaltungen. Und es ist ja auch wirklich, sag ich immer, Conan ist eine Serie, die kann man immer wieder gucken und lesen, weil das Krimi-Genre allgemein ja nicht alt wird in dem Sinne. Das kann man sich als Jugendlicher ansehen, aber man kann es auch mit Mitte 30 bis 40, aber auch als Rentner könnte man durchaus noch Krimi-Fan sein und sagen, ja klar, ich lese jetzt Conan. Von daher ist es natürlich schon ein sehr starkes Zugpferd, wie Philipp immer sagt, und Deswegen hoffe ich auch, dass sich da nichts ändern wird für die Shonen Sunday. Es ist halt schön, diesen episodischen Charakter, das ist halt eine Stärke von Detective Conan. Auch wenn manche sagen, oh, das nervt mich oder das ist eine Schwäche. Nee, das ist tatsächlich eine der größten Stärken der Serien, dass man nicht einen Band aufschlägt und dann irgendwie sieht, ah, das erste Kapitel ist hier, ah, der Shibuya-Vorfall, Teil 40. Ob ich da jetzt hier so quer einsteigen kann? Nein, versuch's nicht. Als rein fiktionales Beispiel, aus keiner aktuellen Manga-Kampfserie oder so. Das ist tatsächlich ein Riesenvorteil und ich denke auch, die Shonen Sunday weiß natürlich auch, was sie an Detective Conan haben. Und Gosho Aoyama, man muss ja auch sagen, die Shonen Sunday kommt Gosho Aoyama ja auch sehr schön damit entgegen, dass er eben nicht wieder in diesen Rhythmus zurück musste, von wegen 3 Stunden am Tag schlafen und sonst nur arbeiten und so, sondern dass sie eben ihm auch diese Pausen, Anführungszeichen, erlauben. Er arbeitet ja währenddessen. Und dass er jetzt inzwischen, ich glaube, er hat vor kurzem gesagt, er schläft jetzt so 6 Stunden am Tag. Von 6 bis 7 Stunden schläft er. Von 6 Uhr morgens bis 13 Uhr ungefähr. Also er kriegt jetzt doppelt so viel Schlaf. Schön für ihn. Und das ermöglicht natürlich auch die Shonen Sunday. Und das hat auch natürlich Ichihara ermöglicht, weil so eine große Entscheidung wird auf jeden Fall über den Tisch vom Chefredakteur gelaufen sein. Klar. Auf jeden Fall. Und da gebührt natürlich Ichihara auch Dank, dass er da gesagt hat, Aoyama, wir brauchen dich gesund und so und deswegen kannst du dir diese Zeit nehmen, die du brauchst. Da kann man natürlich ihm nicht genug dankbar für sein, weil das ist auch nicht selbstverständlich in der japanischen Manga-Industrie. Ja, also wirklich, man muss sich ja mal vorstellen, dadurch, dass halt, dass Aoyama halt weniger zeichnet, in Anführungszeichen, also weniger Shonen Sunday rauskommt, wo Detective Conan drin ist, ist es natürlich auch so, dass die Shonen Sunday, die auf den Markt kommen, wo Conan nicht drin ist, die werden sich tendenziell natürlich schlechter verkaufen als die, wo Conan drin ist. Und wenn man da der Chefredakteur ist, der das Ganze leitet, dann willst du natürlich, dass in möglichst vielen Ausgaben natürlich auch deine bekannteste, populärste und beliebteste Serie drin ist, nämlich Detective Conan. Und das, durch diese Entscheidung ist Conan halt weniger drin und da trägt der Chefredakteur natürlich die oberste Verantwortung dafür, weil, wenn es dann mit der Shonen Sunday insgesamt bergab geht, dann war es natürlich seine Entscheidung, dass er gesagt hat, Detective Conan weniger vertreten in der Shonen Sunday und dann geht es ihm an den Kragen. Aber andererseits, Lasse hat das schon angedeutet, ist es auch aus meiner oder aus Fansicht allgemein deutlich besser, wenn wir weniger Fälle pro Jahr bekommen, es dem Zeichner dafür aber gut geht, er gesund ist und Detective Conan weiterhin regelmäßig kommt, wenn auch seltener. Das ist deutlich, deutlich besser, als wenn wir im schlimmsten Fall, um das andere Szenario aufzumalen, halt eine jahrelange Pause haben oder tatsächlich, dass es dann gar nicht mehr vorangeht, was niemand will. Und da bin ich tatsächlich froh, dass das ermöglicht wurde und so funktioniert. Und inzwischen ist es ja auch der normale Rhythmus seit einigen Jahren, dass weniger Fälle kommen, aber man weiß, ja, es kommt jetzt ein Fall mit 3 bis 4 Kapiteln, manchmal glaube ich auch mehr, zum Beispiel beim Organisationsfall neulich. Und dann ist erstmal für ungefähr einen Monat Sendepause. Die Zero's Tea Time sollte ja früher mal die Lücken füllen. Das ist inzwischen, glaube ich, auch nicht mehr so gängig der Fall. Ja, aber ich meine, ja, viel, viel besser, als wenn es irgendein anderes Szenario gäbe, was man sich nicht ausmalen möchte. Und ja, da kann ich auch nur noch mal an die Fans appellieren, die dann vielleicht sagen, One Piece kommt jede Woche oder hier Jujutsu Kaisen kommt jede Woche, um das Beispiel aufzugreifen. Conan kommt viel zu selten, was ist das für ein Blödsinn? Lese ich nicht mehr, droppe ich die Serie, da komme ich gar nicht mehr. Ja, also. Ja, und das regt mich auch tatsächlich auf, weil einerseits haben diese Serien tatsächlich Pausen gehabt, also One Piece geht regelmäßig in Pause. Jujutsu Kaisen hatte letztens erst eine monatelange Pause, weil der Autor krank war und so. Aber trotzdem lese ich dauernd irgendwie, One Piece hat bald mehr Kapitel als Detective Conan, obwohl es irgendwie 3 Jahre später gestartet ist. So, ey Leute, werdet mal erwachsen. Also ganz ehrlich, das ist doch wirklich kindisch, ja, solche Sachen zu sagen. den Wettlauf natürlich schon ein bisschen verstehen mit den Kapitelzahlen, mit den Episodenzahlen, mit dem 100. Band war es ja auch so ein bisschen in Anführungszeichen ein Wettlauf. One Piece hatte die Marke ja dann, glaube ich, einen Monat früher geknackt, obwohl sie es genau zeitgleich knacken wollten, sollten, konnten. Ja, und dann ist natürlich schon so ein bisschen ein Gewinn sozusagen, in Anführungszeichen, gegenüber Detective Conan, dass One Piece es dann doch schneller geschafft hat, obwohl die Serie später gestartet ist. Und aber ich meine, ja, man, also kann man sich nicht für beide freuen, für beide Serien, dass sie den 100. Band geschafft haben und stolz auf beide Serien sein? Man muss doch nicht sagen, ja, als Conan-Fan, oh, jetzt kommt One Piece und überholt Detective Conan, was früher oder später eintreffen wird. Gar keine Frage, wenn es sich schon passiert ist. Ich glaube noch nicht, aber das noch wird nicht kommen, der Moment. Es sei denn, One Piece endet bald. Ja, also, hey, seht drüber hinweg, hat Lasse schon gesagt, es ist halt so, ne? Besser, schaut euch andere Serien an, zum Beispiel Hunter x Hunter, populärstes Beispiel, glaube ich, wo der Mangaka ewig und 3 Tage in der Pause ist und nicht abzusehen ist, wann es weitergeht. Das will man nicht. Ich weiß gar nicht, wie lange der jetzt inzwischen pausiert. 3 Jahre. Wie viel? 3 Jahre. 3 Jahre, ja, siehst du mal. Wenn wir 3 Jahre, dann würden wir ab heute bis November 2024 kein Conan-Kapitel mehr bekommen, mindestens. Und ja, das stellt euch mal vor. Also, das wäre nicht schön. Keinen deutschen, neuen deutschen Band. Dann wären wir als deutsche Fans worauf angewiesen, ja, auf den jährlichen Film, der natürlich weiterhin käme. Aber ja, ansonsten, ja, an Episoden, wahrscheinlich müsste die wöchentliche Serie, Anime-Serie auch pausieren. Oder es kämen nur Filler oder Remaster. Also, das wäre, ja, nicht schön. Da käme noch weniger Kanon-Folgen, wo jetzt ja auch schon immer so ein bisschen ist, oh, es sind viel zu viele Filler, das ist natürlich der lange Rattenschwanz davon, viel zu viele Filler und viel zu viele Remaster. Ja, weil der Manga ein bisschen kürzer tritt wegen Aoyamas Gesundheit, das ist natürlich den Zusammenhang, den sehen dann natürlich viele nicht, werfe ich den Leuten auch gar nicht vor, aber ja, also manchmal ist es ganz gut, Sachen zu hinterfragen, warum das so passiert. Und wir wissen das natürlich als Fans, die da sehr, sehr tief in der Materie drinstecken. Aber manchmal ist es halt von außen auch nicht so ersichtlich. Und ja, naja, gut. Das große Exkurs hier, sorry. es muss auch mal wieder gesagt werden, beziehungsweise immer wieder, weil auch bei dem Thema mit den neuen Folgen kamen ja auch wieder Leute, die gesagt haben, ja, wir müssen 4 Jahre warten und One Piece kriegt irgendwie jedes Jahr neue Folgen synchronisiert. Ja, es ist einfach ein leidiges Thema. Es ist ganz, ganz andere Rechte-Situation, ganz anderer Lizenzgeber, ganz, ganz, ganz anders. Also, ja. Mann, also. Leben und Leben lassen. Es gibt auch nicht so viele Anime-Fans auf der Welt irgendwie. Wir sind schon eine ziemlich kleine Nische. Hat auch jemand bei uns auf Discord geschrieben, dass das, dass man sich dann nicht auch noch innerhalb dieser kleinen Szene spalten sollte, sondern sich einfach gegenseitig freuen wollte. Tatsächlich, Ichiro Oda, der Mangaka von One Piece, hat in der aktuellen Weekly Shonen Jump in seinem Autorenkommentar in dem Inhaltsverzeichnis Gosho Aoyama gratuliert, hey, Detective Conan, 100 Bände, toll. Wir beide sind quasi so Kameraden, weil wir beide haben 100 Bände jetzt irgendwie voll und das ist echt anstrengend und das ist sowas, was ganz wenige, unter anderem wir beide, irgendwie so nachvollziehen können, so in dem Sinne und so. Und Aoyama hat auch gesagt, er fühlt sich mit Oda so mäßig wie so ein quasi Kamerad, die irgendwie sich seit Jahrzehnten irgendwie in ihren Serien kümmern und so, und fand das ganz schön, dass die Bandhunderte so relativ nah beieinander erscheinen und alles. Und nehmt euch einfach mal ein Beispiel an den Leuten, die eure Lieblingsserien da irgendwie machen und die da auch kollegial und gut miteinander umgehen können und weniger Neid, mehr gönnen. Finde ich übrigens ganz, ganz starke Zeichen, dass man da gegenseitig solidarisch ist oder sich gratuliert. Das finde ich wirklich stark, auch weil es natürlich serienübergreifend beziehungsweise natürlich auch magazinübergreifend, verlagsübergreifend ist, dass man da anderen Personen gratuliert. Also finde ich wirklich ein sehr starkes Zeichen, auch wie Lasse auch schon sagte, für den Zusammenhalt und allgemein, dass man einfach anderen Personen auch für ihr Lebenswerk, das ist es ja, in beiden Fällen, den nötigen Respekt zollt. Und da kann man wirklich gratulieren. Also Ich bin jetzt auch nicht der, der sagt, oh, One Piece, ja, Band 100 vorher erreicht, verdammt, sondern ich gratuliere auch One Piece dafür. Ich bin selber auch One Piece Fan, aber auch wenn ich kein Fan der Serie wäre, die Band 100 erreicht hätte, ich finde es immer toll, wenn eine Serie, die eine so große Fanbase hat, dann so einen Meilenstein tatsächlich auch erreicht. Also das ist wirklich, egal was es für eine Serie ist, das, ja, dem kann man nur Respekt zollen und das ist wirklich Jahre, jahrzehntelange Arbeit, die da drin steckt und wie gesagt, Lebenswerk, das muss man auch erstmal schaffen, dass man da sich ja, über 20, 30 Jahre hinkniet und wirklich, wie Lasse vorhin sagte, mit 3 Stunden Schlaf oder so, das ist ja nicht so, dass man das mal irgendwie 2, 3 Nächte macht, könnt ihr ja mal ausprobieren, das wird schon sehr schlauchen nach 2, 3 Nächten, sondern dass man das über Jahre macht, das ist dann natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer. Also da muss man wirklich für geboren sein. Entweder wird man Mangaka oder man wird in Deutschland Bundeskanzler oder sonstiger Regierungschef, bei denen ist es ja, glaube ich, auch so, dass die sehr wenig schlafen. Ich glaube, ja, gibt es schon andere Berufsgruppen, wo das der Fall ist, aber ja. Ach, ja, kommen wir zu einem anderen Thema in der spoilerfreien Zone, nämlich so ein paar Release-News. Internationale Release-News gibt es ja auch immer wieder. Unter anderem Band 80 wurde veröffentlicht jetzt am 12. Oktober. Und wenn ihr merkt, so Band 80 wurde veröffentlicht, ah, es handelt sich um die USA. Ja, genau. Viz Media, die ja relativ weit hinten dran sind mit ihrer Case-Close-Veröffentlichung, aber dadurch, dass in Japan jetzt weniger Bände kommen, natürlich auch immer mehr aufholen. 3-Monats-Zyklus, also irgendwann in 5 Jahren oder so haben sie auch mal Band 100. Toi, toi, toi. Wie gesagt, jetzt Band 80, der erste Band mit Shukichi, wurde veröffentlicht jetzt im Oktober für $10. Ich finde es ja tatsächlich super lustig, früher zumindest, als Detective Conan in Japan im 3-Monats-Rhythmus erschienen ist mit den neuen Bänden und in Amerika oder USA eben auch im 3-Monats-Rhythmus und man so 30 Bände zurückhing, wo man sich dann denkt, ja, so kann man natürlich nicht aufholen. In Deutschland hatte man ja zu Beginn der Serie immer einen 2-, ich glaube, 1-Monats-Rhythmus manchmal sogar und 2-Monats-Rhythmus mit den Short Stories dazwischen, falls ihr euch erinnert, falls ihr Fan der 2000er seid, um sozusagen. Ja, aber inzwischen, dadurch, dass in Japan halt weniger Bände kommen, kann man natürlich ein bisschen aufholen. Ja, also. Ich habe auch tatsächlich einen amerikanischen Band hier. Das ist, ja, ein bisschen größer sind die. Ansonsten unterscheidet sich eigentlich nicht so viel von den deutschen Veröffentlichungen. Dann hatten wir noch Band 99 ist erschienen in Italien am 13. Oktober bei Star Comics für 4,30 € und in Frankreich ist es jetzt ganz vor kurzem erst erschienen am 5. November bei Kana, also Kana Comics, dem französischen Publisher, für 6,85 €. Zumindest steht das so bei Amazon FR drin. Ich weiß nicht, wie es mit Buchpreisbindung in diesen Ländern ist. Ja, tatsächlich Italien und Frankreich ja somit zwei der größten Manga-Märkte außerhalb von Japan. Kann man ja überhaupt nicht, also wenn man sich schon denkt, in Deutschland kriegen wir schon relativ viel. In Frankreich und Italien ist es noch mal krasser als bei uns. Auch wenn wir natürlich im Bereich von Detective Conan uns wirklich nicht beschweren können. Aber zum Beispiel in Frankreich gibt es auch schon Hanni no Hanzawa-san. Wird da auch schon veröffentlicht. La Apprentissi Criminelle, wie Ja, es da schön, heißt. schön, ja. Und das sind wirklich tolle, große Märkte. Aber da sind wir tatsächlich auch bei beiden Bänden schneller gewesen als unsere Nachbarn, beziehungsweise nur Frankreich ist unser Nachbar, aber unsere europäischen Nachbarn und Freunde natürlich. Wobei wir natürlich auch unseren Simulcast haben. Ich wollte, Dann es ist andererseits. kein Wettlauf, wenn wir heute was gelernt Nee. haben. Ja, genau. Es ist kein Wettlauf, nee. Aber Aber ich genau. finde es einfach schön, dass wir hier in Europa da mit unseren Manga-Märkten so toll sind, dass wir hier jetzt Band 99 alle so relativ zeitnah zu Japan kriegen in den großen Märkten. Es muss ja auch alles übersetzt werden in den jeweiligen Sprachen und da spielen auch ganz andere Faktoren immer mit rein. Also von daher ist es beim einen dann mal einen Monat früher, dann 2 Monate später und so. Also es ist halt der gleiche Zeitraum in etwa. Das Wichtige ist, dass der Band überhaupt halt kommt, weil, wie wir gehört haben, blicken wir in die USA. Die sind noch Jahre von Band 99 entfernt, während sich wir, die Italiener und Franzosen, den jetzt schon ins Regal stellen können. Ja, Aber so 2025 kommt Band 99 dann auch in die USA. Beziehungsweise auch natürlich Großbritannien und so, weil US veröffentlicht ja mit so englischsprachig da auch übergreifend. Apropos Spin-offs, die es in einem anderen Land gibt, aber bei uns noch nicht. Wild Police Story, das Spin-off quasi vom Spin-off ZUSD Time, was sich über die Zeit von Tore Amuro und der toten Freundesgruppe auf der Polizeischule fokussiert, wurde jetzt in diesem letzten Monat angekündigt, dass es sowohl nach Italien als auch nach Frankreich kommt. Star Comics und Kana dementsprechend da. In Frankreich soll ab April 2022 Wild Police Story veröffentlicht werden und in Italien einfach generell 2022, wahrscheinlich auch vielleicht eher dem nicht vor April, denke ich mal, wenn man es so ankündigt. Buchmärkte haben ja einen relativ großen Vorlauf, das ist ja wahrscheinlich auch in diesen anderen Ländern so. Ja, dieses Spin-off wurde dafür angekündigt und das ist dann ja auch keine lange Veröffentlichung, hat nur zwei Bände. Das heißt, es ist dann in dem Jahr auch schon wieder abgeschlossen dann wahrscheinlich. Ja, ist natürlich die Frage, die wir als, wenn wir dann trotzdem nur noch ein bisschen mehr an uns denken, wo wir jetzt gerade so solidarische Reden geschwungen haben, aber wahrscheinlich denken sich die meisten, die das lesen, dann trotzdem, ah ja, das ist ja schön, wann kommt es zu uns? Ja, das ist natürlich jetzt die große Frage, aber ich denke mal, ohne mich zu weit aus dem Fenster zu lehnen, da wir auch ZUSD Time bekommen haben, ist es nur eine Frage der Zeit, bis wir irgendwann auch Wild Police Story bekommen. Ja, da würde ich mich anschließen, weil ich denke mal, ZUSD Time wurde hier gut verkauft. Amuro ist generell ein beliebter Charakter, denke ich, auch hier in Deutschland. Wir haben ja zu jedem einzelnen Band einen Podcast gemacht, hört da gerne rein. Und deswegen denke ich auch, dass gerade die Schulzeit von Amuro dann, wo seine Freunde noch mit genannt werden, dass das auch sehr interessante Geschichten werden und dass die auch hier in Deutschland sehr gut ankommen werden. Dann natürlich, ich hatte es schon erwähnt, am 18. Oktober der große Release-Tag Detektiv Conan Band 100 ist erschienen und natürlich Shogakukan mal wieder die Buchläden voll gemacht. Band 100 und seine sechs Gefährten habe ich die News genannt. Denn neben Band 100 ist auch noch erschienen ZUSD Time Band 5, Hani no Hanzawa-san Band 6, die Shinichi Kudo Selections Volume 1 und 2 und der Film 23 Film Manga Band 1 und 2 von Gosho Aoyamas Assistenten teilweise umgesetzt, ist an diesem Tag alles erschienen, schön 7 Releases und 10 Tage später tatsächlich auch noch eine Romanadaption von Schwarzorganisationsfällen aus einer Romanreihe, die Manga-Kapitel als Roman adaptiert, wo die eigentlich bisher immer mit Filmbezug erschienen sind. Aber jetzt so 10 Tage nach Band 100 und mit Organisationsbezug wirkt es doch schon so, als wäre das eher für Band 100 in die Läden gekommen. Natürlich alles tolle groß. Band 100, Schlüsselloch, Sherlock Holmes in der BBC-Variante mit Benedict Cumberbatch. Im Schlüsselloch ist Gin. Und zum ersten Mal seit Band 4 gibt es Yonkoma, also so 4 Panel. Omake Comics, Manga, am Ende des Bandes, wenn man sich noch erinnert an die ganz alten Bände, wo dann am Ende noch so ein paar Gag-Strips da hinten drin waren, die sind bei Band 100, feiern die ihr Comeback zur Feier des Anlasses, wurden da mal wieder solche Omake gezeichnet. Ich finde es ja fast ein bisschen schade, dass Gosho Aoyama diese Tradition, wie er es bei Magic Kaito gemacht hat, wo man immer diese kleinen Bonusgeschichten am Ende hat, dass die ganze Sache Magic Kaito nur ein Filmdreh und sowas ist und die ganzen Charaktere Schauspieler. Das war ja in jedem Band bisher so drin. Also Steins Gate hat sich ja für Conan nie so irgendwas in der Form durchgesetzt. Bonus-Comics, wie gesagt, seit Band 4. Nicht mehr Million Koma-Dinger und sonst nicht, aber immerhin das für Band 100 mal wiederbelebt. Ganz schön. Band 100 verkauft sich auch super in Japan. Besser als Band 99. Und wird aktuell so ein bisschen behindert davon, dass es einen weltweiten Papiermangel gibt. Die Verkaufszahlen allgemein sind so ein bisschen niedriger als sonst, aber das ist nur so was momentan ist. Con verkauft trotzdem so bisher so über 300.000 Exemplare. Die letzten Verbände sind immer so bei 550, also in diesem Rahmen 500 bis 600.000 verkaufte Exemplare zahlen, die für Deutschland für einen einzigen Band natürlich utopisch klingen, aber in Japan ist das relativ normal für so eine große Serie. Und was das Ding ist, Con in den ersten Wochen hat dann, solange es noch in den Verkaufscharts ist, meist noch nicht diese Endsumme erreicht, aber wenn man den Band dann irgendwie ein halbes Jahr später in so Halbjahrescharts und so sieht, dann hat er schon so seine 500.000 verkauft. Was so heißt, ja, Detektiv Conan startet vielleicht nicht unbedingt so furios, aber hat dafür Long Legs, wie man es sagen würde im Englischen. Also er Conan verkauft sich über die Langstrecke auch stetig. Und das wird auch sicherlich auch der Fall sein bei Band 100, aber wie gesagt, so immerhin, es ist eine Steigerung im Vergleich zu Band 99, was natürlich für eine Serie nach 100 Bänden auch nicht selbstverständlich ist, dass die Serie sich überhaupt noch so gut verkauft. Genau. Und tatsächlich, was wir uns beim letzten Mal gewünscht hätten, es gab eine Auflagen-News, eine neue, nämlich Detective Conan, der Manga hat weltweit über 250 Millionen Exemplare im Umlauf. Letzte bekannte Zahl war im Dezember 2018, 230 Millionen. Jetzt eben, wie gesagt, 250 Millionen. Detective Conan, eine der Top 5 erfolgreichsten Serien aller Zeiten. 250 Millionen, das ist jetzt ungefähr dasselbe wie die letzten bekannten Zahlen von Naruto. Ja, das freut mich, dass es tatsächlich mal eine Aktualisierung gab. Sehr schön passend zu Band 100 natürlich. Ja, Detective Conan, weiterhin eine Erfolgsgeschichte. Auch nach 100 Bänden noch. Und eine News gab es nämlich auch noch. Es gab eine Aktion tatsächlich, dass die Conan-Statue, die normalerweise vor dem Gebäude von was YTV oder NTV stand, eine der Conan-Statuen wurde nach London verschickt und wurde da neben die Sherlock Holmes-Statue in der Baker Street gestellt, die man unter anderem aus dem London-Fall kennt. Und dann gab es dafür ein paar Publicity-Fotos. Jemand in unseren Kommentaren hatte geschrieben, am selben Tag, wo die News noch rauskam, irgendwie, ja, ich war heute irgendwie so am Tag da und die Conan-Statue war schon wieder weg. Also man weiß nicht, wie lange die da stand, irgendwie so. Vielleicht haben sie auch wirklich nur kurz hingestellt für die Publicity-Fotos und dann mussten sie auch schon wieder Ich abbauen. glaube ja. Also die hätte ja Man jemand muss mitnehmen man, können da. Das ist ja. ja, also hätte man darauf aufpassen müssen, man darf ja auch nicht unbedingt einfach so Statuen irgendwo aufstellen. Nicht jeder darf überall seine eigene Statue aufstellen, muss man natürlich auch mit der Stadt reden. Also wahrscheinlich war es vor allem die Publicity-Aktion, aber trotzdem fand ich es war eine sehr schöne Aktion. Ist ja wirklich super. Also erst, es wurde ja bei Social Media so ein bisschen angeteasert von den entsprechenden japanischen Kanälen, dass Conan, also vor dem Gebäude von YTV, Yomiuri TV, ist glaube ich nicht, ne? Also heißt es nur in Conan. Ja, nee, Yomiuri TV ist es in der Realität. In Con ist es Nichiuri Ah, TV. nicht, ja, siehst du, ich komme schon ganz durcheinander. Da stehen vor dem Sendegebäude stehen ja fünf Statuen von den Detective Boys, muss jetzt nicht alle aufzählen, und ja, der Conan, der war dann plötzlich eines Tages verschwunden, hatten sie bei Social Media geteilt, also da war an seiner Stelle einfach ein Loch da, wo seine Statue sonst gestanden hätte, und da hatten sie halt Bilder gezeigt, wie Conan von einem Gabelstapler, also die Statue irgendwie transportiert wurde und eingebettet, und ja, als dann der Release-Tag war, da hatte man die Statue dann plötzlich gesehen, also da hatten sie ein Foto geteilt, wo die Statue zu sehen war, neben Sherlock Holmes in der Baker Street, der dort steht, weil Sherlock Holmes ja in der Baker Street 221B wohnt. Wenn man die Sherlock Holmes Romane kennt, dann weiß man das. Wenn man sie nicht gelesen hat, dann weiß man es jetzt. Deswegen steht dort also dauerhaft eine Sherlock Holmes Statue in London in der Baker Street. Und da wurde jetzt die Conan Statue dann daneben gestellt. Und ja, also das Foto ist wirklich sensationell. Sie haben da auch noch im Nachgang geteilt, wie sie denn versucht haben, da möglichst ein gutes Foto hinzubekommen und so weiter und so fort. Ich denke mir auch, das wird wahrscheinlich schwierig gewesen sein, die ganzen Leute da vom Bild wegzuhalten. Weil da laufen ja normalerweise, denke ich mal, in London, in der Großstadt, einige Leute da durch. Es ist ja auch direkt an der U-Bahn-Station, die eben auch Baker Street heißt. Ja, da dann keine Person mit aufs Bild zu bekommen, wahrscheinlich hatten sie das ganze Areal abgesperrt oder keine Ahnung, wie sie das machen, um da ein gutes Foto hinzubekommen. Und ja, dann wurde die Statue danach auch wieder zurückgeschickt. Man muss ja bedenken, das ist ja ein riesiger logistischer Aufwand, so eine Statue, ne? Erstens musst du die ja in Watte einpacken, in so einen großen Karton, damit da nichts kaputt geht bei der Statue. Und die dann wird dann zurückgeschickt, lustigerweise mit DHL. Das fand ich sehr amüsant. Dann ist sie auch pünktlich wieder in Japan angekommen und inzwischen steht sie wieder vor der Sendeanstalt von Yumiuri TV und ja, neben den anderen Detective Boys, die Conan schon vermisst haben, aber der wollte auf dem Plausch nach London, fand ich ja, also wirklich diese Aktion zum 100. Band, also erste Klasse, erste Sahne, besser man hätte man es gar nicht machen können. Also ich bin wirklich sprachlos. Klasse. Ja, da haben sie quasi das Verschwinden des Conan Eogawa in der Realität durchgezogen und ja, haben quasi Conan neben Sherlock Holmes gestellt. Ja, was man auch gut in Film 6 nachsehen könnte. Den haben wir ja hier auch, da ging es ja auch ein bisschen um Sherlock Holmes. Und ja, ich fand es wirklich sehr schön, dass das gemacht wurde, weil Sherlock Holmes ist bei Conan ja ein wichtiger Teil und ja, war dann sehr schöne Aktion, dass das gemacht wurde und ja, wahrscheinlich sehr großer Aufwand, was da alles hinterhing, für wahrscheinlich die Statue da nur einmal eben hinstellen, ein Foto machen und dann wieder abhauen. Also Reisende würden sagen, die Reise hat länger gedauert als der eigentliche Aufenthaltsort, aber trotzdem eine sehr schöne Ja. Aktion und ja, freut mich, dass das so geklappt hat und dass Conan und Sherlock da aufeinander getroffen sind. Eine andere Aktion wurde auch aufgelöst, über die wir hier im Podcast auch schon gesprochen hatten. Es gab ein Voting zum beliebtesten bzw. einprägsamsten, in dem Sinne, Täter aus 100 Bänden Detektiv Conan. Und da wurde jetzt tatsächlich das Ergebnis veröffentlicht. Und es wurde die Top 100 veröffentlicht, tatsächlich. Also irgendwie Top 25 bei Fan Edition dreht beiseite. Hier kommt die Top 100 der Täter, die man sich alle auf einem ganz großen Bild nachlesen kann. Es sind die Täter sind auf diesem Bild, das geteilt wurde von Japan aus, mit Name und Beschreibung und aus welchem Band sie sind und der Platz aufgelistet. Je höher das ist, desto größer werden auch die Bilder. Ich werde jetzt nicht alle 100 Plätze vorlesen, aber vielleicht kurz die Top 10, die wir auch bei uns mal so rausgeführt haben, nochmal kurz vorlesen. Auf Platz 10 Akiko Yonehara aus Mord auf der Skihütte. Das ist der Fall, woran die Detektivin ist. Ryuichi Takahashi aus Die Mumie im Wald. Ich glaube, das kennen wir alle noch aus RTL 2 Zeiten. Furio Senma aus Der junge Meisterdieb, auch natürlich ein Klassiker. Mutsumi Nishikawa, das Geheimnis des alten Schlosses, ein sehr gruseliger und einprägsamer Täter, der sicherlich den Titel des gruseligsten Täters bekommen würde, wenn es ja nicht noch einen anderen Täter gibt, der noch für da oben steht. Makoto Okuda aus dem Waldteufelfall, hey, den habe ich für die Fan Edition gewotet. Natürlich auch ein sehr, sehr einprägsamer Täter mit dem, was er getan hat. Natsuki Kushimizo, 3 Tage mit Heiji Hattori, beziehungsweise das Detektiv Koshien, der Grund, warum es Masumi Sera gibt. Darf natürlich in diesem Ranking auch nicht fehlen. Auf Platz 4 Kimi Shimabukuro, der Fall der Sirene, der Pfeil der Sirene. Ich glaube, ich glaube, da muss ich auch nicht weiter erklären, da erinnert man sich sofort dran. Auf Platz 3 tatsächlich Akemi Miyano. In ihrem Fall zählt sie als Täterin quasi. Womit sie von allen Tätern in der Serie mit das schlimmste Ende gefunden hat, von allen Tätern tatsächlich. Auf Platz 2 Shuji Tsugawa. Wer ist das, fragt man sich jetzt vielleicht. Aber ich muss natürlich nur ein Wort sagen und das ist Bibliothekar und jeder weiß, was gemeint ist. Sicherlich der gruseligste Täter. Tatsächlich aber nicht Platz 1, sondern auf Platz 1 ist Seiji Aso aus Mord bei Mondschein. Und damit ist es auch ein bisschen klarer, dass es wirklich auch um die beliebtesten Täter ging und nicht nur also, weil ich meine, Seiji Aso ist zwar der Täter in diesem Fall, aber ich glaube, am Ende des Falls hat jeder Sympathien für Seiji gehabt. Und ja, deswegen Seiji Aso aus dem legendären Mord bei Mondscheinfall auch legendärer Platz 1 im Täter-Ranking. Und wenn ihr euch noch die anderen Täter angucken wollt, wie gesagt, bei uns haben wir das ganze Bild auch veröffentlicht. Bei Con News haben wir nochmal auch da verlinkt. Und dann könnt ihr euch das gucken, welche anderen Täter es auch noch in die Top 100 geschafft haben. Wenn ich mir so angucke, wer ist hier noch so? Natürlich der Haga aus dem Fall des Stradivarius, Ronsuke Ifune, der Kindergärtner von Shinichi und Ran damals, Pisco natürlich, die Täterin aus Fall 1 unter anderem, die Anwältin, die Heiji und Sonoko, Quatsch, die Heiji und Kasua gefangen gehalten hat auf ihren Dachboden. Da sind schon einige Täter dabei, die man ganz leicht wiedererkennt. Und da merkt man auch so, einige dieser Täter sind echt wirklich einprägsam, dass man nur ein kleines Bild von ihnen sehen muss und schon weiß, wer es ist. Wo sich ja auch manche so beschweren, ah, manchmal sind die Täter so austauschbar und irgendwie so, aber man, es sind doch einige sehr einprägsame doch dabei. Und die spoilerfreie Zone hat noch einen letzten Punkt für uns parat, der aber relativ schnell abgehakt ist. Am 27. Oktober ist Film 24, The Scarlet Bullet, auf Disc veröffentlicht worden in Japan, auf DVD und Blu-ray, mit ganz vielen Extras natürlich, irgendwelche Special Editions. Der Film hat es ja leider nicht geschafft, den Verkaufsrekord insgesamt von Film 23 zu erreichen, wegen Corona-Maßnahmen. Der Film ist da leider echt unter die Räder gekommen mit irgendwie erneuten Maßnahmen und so. Und vielleicht werden ja dieses Jahr dann die Home-Media-Verkäufe ein bisschen ansteigen im Vergleich zu üblich, weil es vielleicht einige, viele Leute gab, die nicht ins Kino konnten in Japan. Mal schauen, bei uns kommt der Film ja auch noch demnächst im Dezember, hoffentlich dieses Jahr noch Genau, 2. raus. Dezember ist ja angedacht für den Film 24 Release, die scharlachrote Kugel, DVD, Blu-ray und eventuell ja, Anime on Demand, sagen wir ja sonst immer, aber diesmal ist es ja Crunchyroll, wo es dann eventuell den Film zu sehen geben könnte. Ich meine, Anime on Demand gibt es ja noch, aber das wird ja am 8. Dezember, glaube ich, war der letzte Tag, wo dann Anime on Demand eingestellt wird. Da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Also ja, man kann es am 2. Dezember noch zu Anime on Demand bringen, damit man das am 8. Dezember dann wieder runterschmeißt. Ich glaube, das ist, ja, wisst ihr selber. Ja, ich freue mich tatsächlich sehr auf Film 24. Und wenn man die News nicht genau gelesen hatte, dann hätte man gedacht, oh, es gibt schon Film 24, habe ich noch gar nicht gekauft, muss ich unbedingt nachholen. Und dann siehst du das genauer und siehst, oh, das ist noch gar nicht bei uns. Ja gut, dann muss ich wohl noch etwas warten, ja. Aber nicht mehr lange. Wo ich das übrigens gerade hier nochmal zu fassen habe, nochmal ein kurzer Blick, um den deutschen Fans mal wieder klar zu machen, wie es so in Japan ist mit Preisen. Die Standard-DVD-Ausführung, also ohne irgendwelche großen Extras und so, ganz einfach die DVD so, reguläre Edition, kostet in Japan 5.720 Yen. Das sind umgerechnet ca. 44 Euro. Und die Blu-ray kostet 6.820 Yen. Das sind umgerechnet ungefähr 52 Euro. Ja, ich würde mal sagen, Japan hat es in vielen Dingen, kann man sich da als Con-Fan richtig austoben und sich über richtig viele Sachen freuen. Die Preise von DVD und Blu-rays gehören aber definitiv nicht zu diesen Sachen, über die man sich unbedingt freuen kann. Nein, ich glaube, CD ist auch nicht. Das spielt ja auch noch mit rein. Also allgemein so Discs. Weiß nicht warum, aber ist irgendwie so. Und damit sind wir bei den Anime-Episoden in Japan angelangt. Diesen Monat besprechen wir nur zwei Filler-Episoden. Die Manga-Umsetzung aus Band 98 ist zu dem Zeitpunkt, wo wir es aufnehmen, erst und wo ihr diesen Podcast hört, ist gestern erschienen. Das heißt, wir erzählen sie, wir sprechen darüber im nächsten News-Podcast, wenn sie vollständig vorliegt. Heute nehmen wir uns vor Episode 1022 und 1023, beides einteilige Filler. Und zu Episode 1022, das verfluchte Museum, erzählt uns jetzt Olli etwas. Ja, es spielt, wie gesagt, in dem Museum. Wir haben hier in der Episode sind relevant der Museumsdirektor Ken Kowata, dann sein Angestellter Takuto Ishikawa und verschiedene Museumsbesucher, wie zum Beispiel Hiroaki Uchida und seine Frau Yuko Uchida. Und ja, es beginnt damit, dass auch Ran und Sonoko zusammen mit Conan in das Museum gehen. Und ja, eigentlich sieht es zunächst so aus, als wenn sie eben in ägyptischer Kultur, Geschichte, Mythologie interessiert sind, weil eben das das Thema des Museums ist. Aber es stellt sich dann heraus, dass Sonoko und Ran nur so kleine Schlüsselanhänger von ägyptischen Göttern kaufen wollten, weil die gerade Trend in der Schule sind und die hat jeder. Das Problem ist aber, man kann die nur in diesem Museum kaufen und deswegen wollten die dahin. Und ja, dann stehen die beiden Mädels davor und überlegen, oh, welcher ist der Beste, wen nehme ich denn da? Und Conan, ja, sagt dann halt, ja, ich stehe jetzt hier nicht die ganze Zeit rum. Ich gehe mal ein bisschen mich im Museum umschauen. Und als er da dann entsprechend ein Gästebuch findet, wirft er da mal eben einen Blick rein und sieht auch, dass man da eben, ja, nicht nur Eintragungen vornehmen kann, sondern auch ein paar Verbesserungsvorschläge und sowas einreichen könnte. Also ein ganz offenes Buch ist das, wo viele Leute was eintragen können. Und dann sagt auch der Museumsdirektor, der plötzlich hinter Conan steht, ja, dass das Buch sehr interessant ist und dass auch einige Vorschläge, ja, sehr kurios waren. Und er bittet Conan dann, sich in dem Museum umzusehen, weil er mag es sehr, wenn die Kinder sich für das Museum interessieren. Und ja, so vergeht dann quasi der Tag im Museum. Und ja, als die Mädels dann endlich mal ihren Anhänger gefunden haben, so gegen Ende des Museumstages, weil das Museum soll dann auch schließen, der Direktor will es zumachen und gibt dann seinem Angestellten, dem Takuto, halt Bescheid, ja, er soll doch mit den Mädchen bitte den, ja, Verkaufsdeal oder wie man es nennt, halt abschließen, dass die ihren Anhänger kaufen können. Und plötzlich gibt es ein lautes Geräusch, als wenn irgendwas umgefallen ist. Dann rennen sie wieder zurück in den Ausstellungsraum und sehen da halt plötzlich, dass ein Mann unter einer Statue, und zwar der von Anubis, begraben liegt und leider tot ist. Und dann kommen Takagi und Chiba und ermitteln mit ihrem Team. Und es stellt sich heraus, dass der Besucher Hiroaki Uchida halt den Tod gefunden hat durch diese, ja, Statue. Zunächst ist der Direktor irgendwie der Meinung, weil der Mann eine Feder in der Hand hält, die oft in der ägyptischen Mythologie eine Rolle spielte, dass es irgendwie ein Fluch von dem Todesgott irgendwie war. Und ja, das, dann erfahren wir noch so ein bisschen, wie das in der ägyptischen Mythologie so war. Und ja, dann entscheidet sich Takagi dann entsprechend, die Überwachungskameras des Museums zu überprüfen und sieht dann da eben den Mann selber, also das Opfer, dann eben auch noch eine Frau und noch einen anderen Museumsbesucher und die werden dann entsprechend alle kontaktiert und die Frau von dem Opfer, Yuko Uchida, das, ja, war halt die Ehefrau von dem Opfer und sie bestätigt, dass das ihr Mann ist. Und ja, wir erfahren dann so ein bisschen die Umstände, dass die sich gestritten haben, weil die Situation von den beiden nicht gerade rosig ist und die befinden sich im Ehestreit und deswegen wollte sie die Scheidung und alles, also alles nicht so besonders schön. Der zweite Mann, der Besucher, der befragt wird, beschuldigt dann auch die Ehefrau, den irgendwie umgebracht zu haben, weil die sich gestritten haben. Er selber kennt die gar nicht, deswegen hat er damit nichts zu tun. Ja, und letztendlich denkt dann Takagi, ja, dass es vermutlich irgendwie ein Unfall sein könnte, aber Conan fällt dann eben auf, dass an der Statue ein bisschen was manipuliert wurde und ja, dass er veranlasst die Kommissare dann, die Inspektorin, der Kommissar ist ja wer anders, die Inspektorin halt noch ein paar Nachforschungen anzustellen. Und während Takagi da forscht im Büro, kriegt er einen Anruf von dem Museumsdirektor, der der Meinung ist, er hätte den Täter erkannt. Aber dann sagt er plötzlich nichts mehr und es wird aufgelegt. Und am nächsten Morgen, als sie da hinfahren zum Museum, sehen sie, wie der Direktor sich als Anubis verkleidet hat und irgendwelche ganz komischen Worte von sich gibt und sagt, es war mein Fluch und ich habe ihn bestraft, weil er böse war und so ganz, ganz seltsam. Und dann nimmt die Polizei den erstmal mit. Dann fällt ihm dieses Gästebuch aus der Hand, was Conan sich ja schon angeguckt hatte. Und er wirft dann da einen Blick rein und untersucht das so ein bisschen. Und dann fällt ihm auf, weil ja in dem Gästebuch viele Leute was eintragen können, dass eine Person da sehr viele Einträge vorgenommen hat und er findet dann raus, dass diese Einträge versteckte Hinweise enthalten und kommt dann entsprechend darauf, dass mithilfe dieses Buches die Person sich mit einer anderen verabredet hat. Und dann begeben sie sich quasi mithilfe des Buches auf die Suche nach der Person, die die Einträge gemacht hat, die höchstwahrscheinlich die Frau des Opfers war, weil die Initialen übereinstimmen. Und ja, die wird sich mit irgendeiner anderen Person irgendwo treffen. Und das gilt es quasi jetzt noch herauszufinden, wo denn das Ganze ist. Und gegen Ende kommt es dann noch durch die Fallauflösung der schlafenden Zonoker, die mal wieder einen Auftritt hat. Und das ist sozusagen die Zusammenfassung, die ich euch hier mitgebe. Das Ende lasse ich bewusst offen, damit ihr der Episode vielleicht auch eine Chance gebt und sie euch selber mal anseht. Wir werden jetzt noch ein bisschen, ja, besprechen, wie wir die Episode so fanden, ob es sich lohnt, die anzusehen, auch wenn ich am Ende immer sage, schaut sie euch lieber selber an und macht euch ein Bild davon. Aber Bewertung muss ja trotzdem sein. Also mit was Positivem anzufangen, so diese klitzekleinen Exkurse, es war ja wirklich nicht viel, aber so in ägyptische Mythologie und so, fand ich cool, ist ganz nett, ägyptische Mythologie. Wie Sonoko ja auch sagt, es gibt, ist schon sehr beliebt und sehr faszinierend für viele Menschen. Und auch fand ich es doch schon ganz witzig, sie sind da in einem Museum, beziehungsweise es ist ja echt kein richtiges Museum, weil da werden vor allem Repliken gezeigt, aber naja, sind da in diesem Museum, in diesen ganzen altägyptischen Sachen. Und wo wollen die Teenager-Mädels am liebsten hin in diesem Museum? In den Souvenirshop. Das ist schon irgendwie lustig, wenn man sich das so anguckt, aber der Rest, ich will nicht mal das leidige Thema Animationsqualität angehen, das war natürlich mal wieder unter aller Sau. Und der ganze Fall, ich fand den nicht stimmig. Und dann am Ende in der Beweisausführung so teilweise, ja, der Täter hier irgendwie die Person, die ins Notizbuch schreibt, dieses Gästebuch geschrieben hat mit den versteckten Nachrichten, war nicht der Täter, weil die Handschrift war wie bei den anderen Einträgen. Und offensichtlich, wenn man gemordet hat, zittert man offensichtlich mit der Hand so sehr, dass man nicht sauber schreiben kann, offensichtlich. Zumindest ist das so eine Regel, dass man darauf eine Schlussfolgerung basieren kann irgendwie. Und auch irgendwie den anderen Punkt, ja, hier ein Verdächtiger hat nur so getan, als ob er nichts über altägyptische Mythen weiß, damit man ihn nicht verdächtigt, weil mit diesem Fluch des Anubis, wenn man den Fluch des Anubis kennt, da würde man auch keinen mit einer Anubis-Statue erschlagen, weil sonst irgendwie funktioniert dieser ganze Gag Red Herring und so ja nicht. Und dass man dem dann irgendwie eine Feder reintut und so. Weiß ich jetzt nicht so, ob ich jetzt darauf meine Schlussfolgerung aufbauen würde. Und naja, die Auflösung auch so ein bisschen langatmig alles. Also, ich finde, da war nicht genug Inhalt, um diese 20 Minuten zu rechtfertigen. Und das wird dann irgendwie so ein bisschen lang gestreckt und dann mit keiner befriedigenden Auflösung hinten dran versehen. Was ich noch ganz, ich gehe nochmal zurück und sag nochmal zwei positive Sachen. Der Gag am Ende, von wegen, Ägypter interessiert jetzt keiner mehr, wir sind jetzt voll gehypt auf Azteken, und wo Sonoko dann sagt, ach ja, die Azteken und da hier Machu Picchu und Inka und irgendwie so, wo Conan sagt, weißt du überhaupt irgendwas, was eines dieser Worte bedeutet, die du sagst? Das fand ich als Endgag so ganz lustig. Und auch die Tatsache, dass der Museumsleiter, wie Olli es erzählt hat, dann nicht noch umgebracht wurde, sondern dann was anderes mit ihm passiert ist, wo natürlich jeder erwartet hat, der ist jetzt tot. Und dass sie das jetzt in dem Sinne nicht gemacht haben, ist immerhin auch mal so ein bisschen kleine Abwechslung. Hat jetzt nicht unbedingt den Fall jetzt so sonderlich vorangebracht, aber war auch was ich durchaus positiv erwähnen würde. Deswegen wäre ich insgesamt bei 2 von 5 Anubitenstatuen. Ja, da bin ich auch gelandet. Also, ich fand einige Sachen fand ich ganz interessant. Auch, ja, was du schon sagtest, die nicht Statuen, die Schlüsselanhänger, die waren sehr niedlich. Und ja, dann entsprechend das Konzept mit dem Buch fand ich sehr interessant, mit den Nachrichten, so, dass da versteckte Botschaften drin waren. Das fand ich sehr gut. Die Idee war super. Und ja, aber ansonsten war das alles nicht wirklich das Gelbe, so vom Ei und auch wie immer so das Motiv war, was dann der eigentliche Grund war und warum dann dieser Direktor da plötzlich durchgedreht ist und sich als Anubis verkleidet hat, auch alles sehr seltsam und ja, das fand ich dann auch nicht so nachvollziehbar und logisch unbedingt aus meiner Sicht, warum das alles so ablief. Und ja, deswegen bin ich da auch nur bei 2 von 5, weil es gab gute Ansatzpunkte, aber vieles war auch verwirrend, ungereimt und das hat mich eher mit Fragezeichen zurückgelassen, als dass ich mit einem grundsoliden, zufriedenen Gefühl aus der Episode raus bin. Kommen wir zum anderen einteiligen Filler diesen Monat. Die alte Buchhandlung, in der man eine Dampfpfeife hört, Teil 3. Also von vornherein erstmal schon, warum ist es ausgerechnet dieses Filler-Konzept, was irgendwie drei Teile bekommt? Also nicht irgendwie drei Teile, sondern drei auseinanderliegende Teile. Wir hatten ja auch mal so, das ist ja jetzt nicht zum ersten Mal so, dass Filler irgendwie so ihre eigenen Sequels machen. Wir hatten ja auch mal mit dem Hund Kör, wo dann auch mal zwei Folgen kamen und so. Und was ich vorhin schon angesprochen hatte, da mit Tamanosuke und so, dass der Tamanosuke mal öfter auftaucht oder auch Showdown im Gericht so, dass es da so kleine Mini-Reihen gibt innerhalb der Filler und so. Aber warum die alte Buchhandlung mit der Lok, die da in der Nähe steht? Also das habe ich überhaupt nicht verstanden. Und also da, dann von vornherein schon mal stutzig. Und dann ist es auch noch so, dass diese Buchhandlung und die Dampfpfeife und so, das spielt im Prinzip keine Rolle in dieser Folge. Am Anfang so ein bisschen, weil wir verwenden die ersten paar Minuten auf ein Gag-Segment, wo Mitsuhiko einen Fall aufklärt, wer ihm den Pudding beim Essen gestohlen hat. Spoiler, es war Genta. Wer hätte das voraussehen können? Nicht Conan. Denn der sagt zu Mitsuhiko, diesen Fall, Mitsuhiko, hätte ich nicht lösen können. Und dann sagt Detektiv, kommt Detektiv Mitsuhiko am Anfang mit Logo und allem drum und dran. Und dann stellt sich natürlich raus, es war eine Gag-Sequenz, beziehungsweise Mitsuhiko hat das geschrieben als Story, weil die Detective Boys sind auf Einladung von Michiko, die ja in dieser Buchhandlung, beziehungsweise Café, wozu es dann ja wurde, arbeitet, hat die Detective Boys mitgenommen zu ihrer kreatives Schreiben-Klasse, weil sie will gerne auch mal einen Roman schreiben und so. Und hat die Detective Boys mitgenommen und deswegen bei ihrem Lehrer, der auch Autor ist selbst, der schon drei Bücher veröffentlicht hat, schreiben sie da irgendwie auch, die Kinder dürfen auch so ein bisschen was schreiben und der Autor holt sich das so an. Mitsuhikos Story war eben, Genta hat meinen Pudding geklaut und ich bin der voll smarte Detektiv und Conan konnte den Fall nicht lösen. Genta hat was über Aal auf Reis gemacht, weil Genta hat nur noch diese eine Charaktereigenschaft, 90% der Fälle offensichtlich. Und Ayumi hat was Süßes geschrieben. Conan fällt nichts ein, er ist ja nur der Sohn von Yusaku Kudo, also natürlich, schreiben liegt ihm so gar nicht. Haibara hat auch irgendwas geschrieben, aber das sehen wir nicht, weil als Conan sie irgendwo, Haibara, was hast du geschrieben? Dann sagt sie natürlich, Geheimnis, geheim, sag ich dir nicht. Und wir erfahren es auch nie. Naja, schade, Olli. Ich bin mir sicher, die Geschichte von Haibara hättest du gern Ja, gelesen. besser als die von Mitsuhiko. Ja, wahrscheinlich. Michiko hat auch was geschrieben. Sie sind dafür nicht in der Buchhandlung, wie gesagt, oder so, sondern in einem großen Bibliothekskomplex von einem älteren Herrn und seiner Assistentin, der auch der Sponsor ist quasi, beziehungsweise der Unterstützer von diesem Romanautor, der die Klasse lehrt, beziehungsweise den Kurs. Es ist jetzt nur Michiko, aber ich nehme mal an, das ist im 1:1-Gespräch, wird sowas gelehrt normalerweise. Und der ältere Herr, den das alles da gehört, guckt sich auch mal die Geschichte an von Genta und sagt, das ist doch Mist. Und lässt sich auch nicht davon beirren, dass es sechsjährige Kinder sind, sondern er sagt irgendwie, sobald man irgendwie die Feder aufgenommen hat und ein Autor wurde, muss man auch damit leben, dass man kritisiert wird wie ein Autor. Und nimmt die Kinder mit in den Keller, wo es besondere Bücher gibt, um ihnen da Beispiele lesen zu lassen für die Grundlagen vom Schreiben. Und er sagt, oh, ich lasse es ja nicht wieder raus, bis ihr diese Bücher gelesen habt. Und dann so alle, ah ja, gut, dann lesen wir diese Bücher und ist auch irgendwie schön da irgendwie unten. Die machen sich alle bequem, stöbern so ein bisschen durch die Regale und so. Und als die Detective Boys dann fertig sind, gibt es Mittagessen. Michiko hat sich scheinbar irgendwo geschnitten am Papier irgendwo. Und dann beim Mittagessen fällt sie tatsächlich um. Sie ist vergiftet worden. Es ist eine heimtückische Vergiftung, bringt sie ins Krankenhaus, wo dann die anderen Charaktere von dieser Buchhandlungsreihe auch mal wieder auftreten dürfen. Und danach darf der Besitzer von der Buchhandlung, wo man die Dampfpfeife hört, auch noch auftreten, weil er in der Bücherei ein Buch identifiziert, was mit Paris Grün gebunden ist, was irgendwie ein Farbton ist, der aus Gift gemacht wurde früher. Und irgendwie vielleicht war es also ein Unfall, dass das da irgendwo dran lag. Doch Conan erkennt, nee, hier ist sowas, hier ist doch was anderes im Busch. Und tatsächlich kann er am Ende den eigentlichen Täter überführen, denn es war nicht einfach nur Zufall oder ein Unfall, sondern es war eine gezielte Falle von einem der drei Verdächtigen. Ja, und am Ende hat Michiko überlebt die Sache und am Ende hat sie ein Buch rausgebracht und schenkt es den Detective Boys. Sie hat ist unter sich selbst Publisher gegangen, hat einen Liebesroman geschrieben. Gut für sie. Ja, nicht gut für uns unbedingt, dass wir uns diese Folge angucken mussten, denn ich sag mal so, das war irgendwie nicht so gut. Ja, das kann man durchaus so sagen. Also es fängt ja schon an, du hast es gesagt, beim Titel mit der Buchhandlung und der Dampfpfeife, wo man so dachte, ah, ja, gab es mal was, ich erinnere mich. Und dann bist du die ganze Episode über nicht einmal in dieser Buchhandlung und die Lok ist auch nicht zu sehen, sprich man hört nicht meine Dampfpfeife, aber trotzdem heißt die so, nur weil die drei entsprechenden Charaktere da, Michiko, ihr Verlobter und der Vater, also der Besitzer des Cafés, weil die auftauchen, aber ansonsten hat es nichts damit zu tun, also Titel komplett vorbei an der Episode, das ist schon mal sehr schlecht und auch ansonsten, ja, der Einstieg war schon so seltsam, wo ich so dachte, hä, wo bin ich denn jetzt hier gelandet, was hat denn das damit zu tun und warum ist Mitsuhiko jetzt da der Detektiv und da, klar, dass Genta, aber Genta hat irgendwas, hat seinen Pudding gegessen, was das für eine schwachsinnige Story und so absolut lasch, also es war klar, dass das nicht die eigentliche Episode ist, aber das war halt so komplett der Einstieg und du dachtest erstmal, hä, wo bin ich hier gelandet, habe ich die richtige Episode, kann ich wieder ausmachen oder so und dann entsprechend ja auch die Tatsache halt wieder, wie es passiert ist und das alles fand ich sehr seltsam und ja, konnte mir das dann auch nicht so ganz erklären und dann auch am Ende wieder das leidige Thema für mich, das Motiv des Täters, sowas von, ja, schwachsinnig, schwach, aus diesem Grund da irgendwas zu veranstalten in die Richtung, also, ja, war irgendwie, hat sich mir absolut alles nicht erschlossen und, ja, ich kann jetzt auch nicht irgendwie interessante Ideen oder sowas finden, wie in der Episode davor und, ja, deswegen würde ich hier noch einen Punkt runtergehen und bei einem von 5 Büchern landen, weil, ja, ich finde die Episode, ich sage ja immer, kann man sich einmal ansehen, um sich eine eigene Meinung zu bilden, aber man kann auch diese Episode getrost weglassen, weil da passiert echt nichts und mit der Dampfpfeife hat es auch absolut nichts zu tun. Also. Ja, ich würde tatsächlich auch bei so einem Punkt, weil, ach, das ist, es ist halt, es war auch dann, nachdem dieser mit Mitsuhiko das irgendwie vorbei war, da war man noch irgendwie so genervt, belustigt so halb, aber danach zieht sie es ja auch und bis dann mal Michiko, der endlich von der Bank knallt, um uns einen tatsächlichen Fall an die Hand zu geben, dauert das ja auch schon mal ordentlich wieder. Und die Auflösung ist dann so ganz, auch ganz schnell irgendwie hinten raus noch so und ist dann auch nur so ein Gespräch quasi. Also es ist natürlich immer nur ein Gespräch, aber es ist ein sehr schnelles Gespräch, wo dann auch der Täter wird nicht verhaftet oder so, sondern ist einfach so zu Boden, ah ja, ich hab's getan, und so. Und das dann so, und dann kommt schon das Ending irgendwie. Und dann am Ende noch den Gag mit dem Buch. Sie hat ein Buch geschrieben. Toll. Und so. Ach. Und die Dampf. Ja. Ach, das ist. Also. Nee. Das war so gar nichts. Also, wenn schon irgendwie unbedingt diese Reihe, weil offensichtlich sind die drei, Michiko und der ihr Verlobter und der Vater, sind offensichtlich ja beliebt genug oder irgendwie oder toll genug, um sie noch zweimal zurückzubringen. Irgendwie so. Also als der Manga das Ramen-Restaurant zum Beispiel mal zurückgebracht hat für Tödliches Ramen 2 und so, da dachte ich mir so, oh ja, cool, die Charaktere waren cool und irgendwie das mit dem Fall und so Ding. Aber echt, mal brauchen wir wirklich, dass diese drei Leute da irgendwie mehrfach auftauchen und irgendwas. Also der Verlobte macht ja wirklich fast gar nichts. Der ist in der Story am Anfang, steht da rum und darf einen Satz sagen und im Krankenhaus ist er kurz mal da und darf was sagen. Und der ist absolut gekifft, hat keine Rolle. Michiko hat ein bisschen mehr Rolle, weil sie das Opfer spielen darf. Und der Vater darf einmal dieses Paris Grün da irgendwie machen, so alibimäßig. Aber das hätte man auch mit irgendeinem anderen machen können, dass die Detective Boys zufällig da in die Klasse da irgendwie reinkommen mit irgendeiner anderen Person, die sie da halt irgendwie getroffen haben, die sie eingeladen haben. Wäre jetzt auch nicht das erste Mal, dass eine Person die Detective Boys gerade kennengelernt haben, sie irgendwohin mitnehmen oder einladen und dann das Paris Grün kann dann halt Conn wissen. Anstatt dass man dann, ah, den Experten mit Buchenmäßig, den wir kennen, kann uns das hier sagen. Normalerweise kann Conn auch jeden Trivia-Fakt irgendwie aufsagen, den die Autoren ihm geben. Da kann er das Paris Grün auch machen und zack, ist das einfach ein normaler Fall ohne dieses mit der Dampfpfeife. Also, ich sag mal so, nur weil man dieses Dampfpfeifen-Konzept mit den Charakteren, ich nenne es einfach mal das Dampfpfeifen-Trio, nur weil man die darauf packt, das hebt den Fall nicht hervor. Das macht es nicht so, ah, oh, wir haben hier so einen Fall, aber der ist irgendwie noch so ein bisschen langweilig. Ah, ich hab's. Wir bauen diese Charaktere ein, dann wird es automatisch ein bisschen besser. So, nee, das ist halt so. Nee, das sind dann halt auch, und es ist dann halt ein langweiliger Fall mit diesen langweiligen Charakteren aus einem Fall, der jetzt aus irgendeinem Grund eine Minireihe ist. Dann macht er irgendwie Shodan im Gericht 5. Ich meine, die Fälle wurden auch immer schlechter, aber ich. Dann nehme ich lieber irgendwie Reiko Kujo, die sich mit Eri irgendwie so ein bisschen zankt, als dass ich nochmal ein Dampfpfeifending irgendwie so mache. Warum ausgerechnet das mit der Dampfpfeife? Ich verstehe es wirklich. Also irgendwas haben die vielleicht in Japan oder so, keine Ahnung, aber nee. Ich sehe hier nichts, warum ich irgendwie höher als 1 von 5 gehen sollte und so. Und Leute, ich brauche keinen Filler mehr mit den Dampfpfeifenleuten. Also. Müsst ihr vielleicht doch nicht machen. Muss doch nicht sein. Nee, würde ich auch sagen. Also, wie gesagt, das hatte damit überhaupt nichts zu tun. Die zweite Episode davon, ja, noch so ein bisschen, weil der Inhaber ja Bücher kaufen wollte für das Café oder daraus verkauft hat. Das hat ja noch Bezug, aber diese Episode hatte so gar keinen Bezug. Und ja, auch nochmal, um so ein bisschen wegen der Ermittlungen das auch noch mal kurz drauf einzugehen. Es war ja auch wieder so, Conan hatte ja was gesehen in diesem Regal, in dem Bücherregal, hatte eine Idee und dann ist er zu Michiko ins Krankenhaus gegangen und hat sie dann Dinge gefragt, um den Fall aufklären zu können. Aber was er gefragt hat, das haben wir gar nicht mitbekommen. Und am Ende standen wir dann so und er erzählt munter, ja, es war nämlich so, so, so, so, so. Und du sitzt da und denkst dir, aha. Okay, weiß ich nichts von. Das ist immer, das ist das, was mich bei diesen Filler-Folgen am meisten nervt, dass sie eben das Auflösungsmäßige gerade in diesen einteiligen Fillern nicht hinkriegen und dann am Ende sich irgendwie Sachen aus den Fingern saugen an Fakten, die der Zuschauer niemals erfahren hat und so. in der Satire Ein Leich zum Dessert aus den 70ern, wo das am Ende auch so periphriert. Ihr führt die Leser an der Nase herum mit Figuren, die auf den letzten 5 Seiten eingeführt werden und Beweisen, die nie jemand vorher gesehen hat. Und so. Ja, und das muss man bei den Filler-Folgen leider auch attestieren, dass leider viel zu oft der Fall ist und hier eben auch wieder leider. Vielleicht sind die kommenden Episoden ein bisschen besser. Wir wissen leider nur noch nicht genau, was sie sind zu diesem Zeitpunkt der Aufnahme. Wir wissen nur halt, wenn ihr es am Sonntag jetzt hört, kam gestern der zweite Teil von einer Manga-Umsetzung aus Band 98. Diesen Zweiteiler besprechen wir beim nächsten Mal und was danach noch kommt, wissen wir jetzt leider aktuell noch nicht. Ich nehme mal an, jetzt wo wir wieder eine Manga-Umsetzung hatten, die jetzt in November reingeht, könnte es das vielleicht gewesen sein mit Manga-Umsetzung dieses Jahr wahrscheinlich. Also ich nehme an, jetzt kriegen wir nur noch Filler und Remaster. Ja, also ich sag mal so, das war schon ein bisschen hart jetzt irgendwie. Letzten Monat irgendwie das Rondo und jetzt hier das Museum und die Dampfpfeife. Also wenn Filler, dann vielleicht haben sie sich die guten Filler bis zuletzt aufgespart. Aber ich befürchte nicht. Aber so oder so werden wir das im nächsten News-Podcast dann auf jeden Fall für euch besprechen. Denn damit sind wir auch schon wieder am Ende dieses Concast News Podcast angelangt. Es waren ja, also dieser News Podcast ist natürlich ein sehr wichtiger, weil wir das Thema der Bestätigung von Staffel 6 hier drin hatten. Groß Staffel 6 confirmed, neue Folgen, ja. Ein ziemlicher Meilenstein, den wir hier besprechen durften in der Veröffentlichung von Detective Conan in Deutschland, noch kurz vor Ende des Jahres. Ich bedanke mich vielmehr fürs Zuhören und verweise noch auf unsere Projektseiten connews.org. Da halten wir euch über alles auf dem Laufenden, auch zu neuen Folgen, das heißt Ausstrahlungstermin, Länge, irgendwas anderes, Synchronsprecher, dies und das. Halten wir euch, wenn es dazu irgendwelche News gibt, halten wir euch dazu auf dem Laufenden natürlich. Auf cornwiki.org könnt ihr alles Mögliche nachlesen zum Thema Detektiv Con und auch selbst was beitragen. Es ist natürlich ein Mitmach-Wiki. Auf cornforum.org könnt ihr diskutieren. Wenn ihr chatten wollt, könnt ihr das machen auf unserem Discord-Server. Auf connews.org/discord findet ihr dafür den Invite-Link. Auf Social Media könnt ihr uns folgen. Auf twitter.com/connews, instagram.com/connews, facebook.com/connews, beziehungsweise Meta, naja, youtube.com/connews. Unterstützen geht per Amazon Reflink über unseren Patreon oder dem ihr unserem Discord-Server boostet. Ich bedanke mich nochmal fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ja, vielen Dank, dass ihr heute zugehört habt und freuen wir uns auf kommende News wie die neuen Folgen oder die Fan Edition oder den baldigen Kinofilm. Es gibt immer irgendwas Schönes im Conan-Universum.